Sie hören Aufstieg und Fall eines Imperiums. Byzanz. Roms goldene Tochter. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont. Blickpunkt. Die Hölle im Paradies. Vor 80 Jahren, am 7. Dezember 1941, überfallen japanische Kampfflugzeuge Pearl Harbor, den Stützpunkt der US-Pazifikflotte. Die Amerikaner sind von der Attacke völlig überrascht, zahlreiche Schiffe sinken. Der Plan der Angreifer scheint aufzugehen. Pearl Harbor von Thomas Hauser. Gegen 7 Uhr machen George Elliott Jr. und Joseph Lockhart, Beobachter der Radarstation auf dem Berg Opana, eine ungewöhnliche Entdeckung. Ihr Radar meldet an der Nordspitze der zu Hawaii gehörenden Insel Oahu plötzlich zahlreiche Kontakte. Elliott benachrichtigt Fort Shafter in der Nähe von Pearl Harbor, wo die 5 Radaranlagen der Insel koordiniert werden. Von Norden nähert sich eine große Anzahl von Flugzeugen, sprudelt es aus dem Soldaten vor Aufregung heraus. Doch Lieutenant Kermit A. Tyler, ein unerfahrener Offizier, beruhigt die Radarbeobachter. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Alarm schlägt Tyler nicht. Er hält die Sichtung für eigene B-17-Bomber, die just an diesem Tag und ungefähr auf dieser Route von Kalifornien aus Hawaii ansteuern sollen. Da Elliott und Lockhart es versäumen, die schiere Menge der Kontakte durchzugeben, die den Lieutenant hätte misstrauisch machen müssen, bleibt es am 7. Dezember 1941 ruhig auf Oahu, dem Stützpunkt der US-Pazifikflotte. Keine Sirenen stören die idyllische Stille dieses Sonntagmorgens. Knapp eine Dreiviertelstunde später ist es damit schlagartig vorbei. Denn die Kontakte, die die beiden Radarbeobachter ausgemacht haben, sind keine B-17-Bomber, sondern japanische Kampfflugzeuge, die die vor Anker liegende Flotte vernichten und den Stützpunkt Pearl Harbor unbrauchbar machen sollen. Der Schlag soll dem Kaiserreich den Rücken freihalten für seine groß angelegten Feldzüge in Südostasien und im Pazifik. Eine verhängnisvolle Fehleinschätzung und ein waghalsiger Plan. Ersonnen hat den Plan, Deckname Operation Ai, Admiral Isoroku Yamamoto, Oberkommandierender der Vereinigten Flotte der Kaiserlichen Marine. Er hegt keinen Groll gegen die Amerikaner, ganz im Gegenteil. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt an der Harvard-Universität und 2 Perioden als Marineattaché in Washington empfindet Yamamoto so etwas wie Bewunderung für die USA. Es gibt für ihn keinen Zweifel, dass Japan eine längere Auseinandersetzung mit den industriell weitaus mächtigeren Vereinigten Staaten nicht gewinnen kann. Gegen seine Überzeugung zum Krieg gedrängt, setzt er daher alles auf eine Karte. Er will das gesamte im Pazifik stationierte maritime US-Potenzial mit einem einzigen vernichtenden Schlag ausschalten. Ohne die Schlachtschiffe und Flugzeugträger der Pazifikflotte ist Washington, so seine Hoffnung, an den Verhandlungstisch gezwungen, mindestens jedoch zur Untätigkeit verdammt. Tokio hätte freie Hand, die Erdölquellen der Region zu erobern, die nach dem von den USA verhängten Ölembargo vom Juli 1941 entscheidend für das Fortbestehen des Kaiserreichs geworden sind. 350 japanische Kampfflugzeuge, die von Flugzeugträgern starten, sollen Yamamotos Plan in die Tat umsetzen. Da damals noch keine Katapulte vorhanden sind, muss ein großer Teil der Flugzeugträgerdecks für den Start freigehalten werden, sodass nur die Hälfte der Maschinen abheben kann. Daher entschließen sich die Japaner, den Angriff in 2 Wellen zu fliegen. Primär sollen US-Flugzeugträger und Schlachtschiffe, die schlagkräftigsten Einheiten der Pazifikflotte, ins Visier genommen werden. Um den Bombern ihre Mission zu erleichtern, sollen außerdem die US-Luftstreitkräfte am Boden zerstört werden. Auch Treibstoffdepots und die Dockanlagen sind als Ziele deklariert. Wären diese zerstört, müssten US-Schiffe für größere Reparaturen jedes Mal zum Festland zurückkehren und fielen somit für längere Zeit aus. Da nicht genügend Maschinen verfügbar sind, beschließt die japanische Führung, den Fokus zunächst auf die Schiffe und die Flugplätze zu legen und dann mit einer dritten Welle die Infrastruktur der Insel zu attackieren. Um 5.50 Uhr am Morgen des 7. Dezember drehen die japanischen Flugzeugträger rund 370 Kilometer nordöstlich von Oahu in den Wind. Unter Freudengeschrei und Banzai-Rufen von Matrosen und Mechanikern starten die 183 Flugzeuge der ersten Welle. 43 Jäger Mitsubishi A6M Zero, 51 Sturzkampfbomber Aichi D3A Wall und 89 Torpedo-Horizontalbomber Nakajima B5N2 Kate sammeln sich über der Flotte. 40 Kates sind mit speziell modifizierten Torpedos ausgerüstet, die auch im seichten Wasser des Hafenbeckens von Pearl Harbor eingesetzt werden können. Die restlichen tragen panzerbrechende 800 Kilogramm Bomben. Die ersten Schüsse feuern die USA ab, auf japanische Mini-U-Boote. Während sich die Kampfflieger unentdeckt Pearl Harbor nähern, versuchen 5 japanische Kleinst-U-Boote in den Hafen einzudringen. Eines davon wird um 6.37 Uhr vom Zerstörer USS Ward versenkt. Es sind die ersten Schüsse der Vereinigten Staaten auf dem pazifischen Kriegsschauplatz. Alle 5 U-Boote gehen verloren. Großen Schaden richten sie nicht an. Dafür ist der Schaden durch die Kampfflugzeuge umso größer. Um 7.50 Uhr befiehlt Mitsuo Fushida, der die erste Angriffswelle führt, die Attacke als Überraschungsangriff zu fliegen. Er lässt dreimal das entsprechende Signal, Tora, senden und schießt eine Leuchtkugel ab. Damit setzt Fushida die schwerfälligen und verwundbaren Kates der Torpedogruppe von Leutnant Shigeharu Murata einer beträchtlichen Gefahr aus. Doch er vertraut ganz auf das Überraschungsmoment und darauf, dass die Amerikaner nicht in der Lage sein werden, koordinierten Widerstand zu leisten. Zwar verstehen einige Piloten Fushidas Signal falsch und greifen noch vor Muratas Torpedobombern an, aber Yamamotos Geniestreich gelingt trotzdem. Um 7.57 Uhr bricht die Hölle über Pearl Harbor herein. Kurz bevor die Sturzkampfflugzeuge die Flugplätze der Insel angreifen und die Zero-Jäger im Tiefflug Tod und Verderben bringen, stürzen sich die Torpedobomber auf die Schiffe in der sogenannten Battleship Row. Dort sitzen dicht an dicht auf dem Präsentierteller die Schlachtschiffe Arizona, California, Maryland, Nevada, Oklahoma, Tennessee und West Virginia. Die um 7.58 Uhr hastig abgesetzte Warnung, Luftangriff auf Pearl Harbor, das ist keine Übung, schwirrt zu spät durch den Äther. Furchtbarer Tod in der Dunkelheit und eine chaotische Verteidigung. So gibt es kaum Gegenwehr, als sich die japanischen Torpedoflieger in Formationen von 2 oder 3 Maschinen gruppieren, die Höhe verringern und sich in aller Ruhe ihre Ziele aussuchen. Einzelne Piloten nehmen sogar 2 oder 3 Anläufe, ehe sie ihre tödliche Fracht abwerfen. 13 der 40 Torpedos treffen ein Schlachtschiff, 4 detonieren an anderen Schiffen. Bei den Bomben ist die Quote schlechter. Nur 8 der 800 Kilogramm Bomben landen tatsächlich auf den anvisierten Zielen. Der Rest geht fehl. Weitaus folgenschwerer als die Trefferquote ist jedoch, dass von den US-Flugzeugträgern, dem zweiten Hauptziel der Attacke, nichts zu sehen ist. Die Enterprise und die Lexington transportieren Jagdstaffeln nach Wake Island, respektive Midway. Die Saratoga ist auf dem Weg nach San Diego. Das müssen die Schlachtschiffe büßen. Die Nevada erhält Bomben- und Torpedotreffer, genauso wie die California. Die West Virginia wird von mehreren Torpedos getroffen und sinkt im flachen Hafenbecken. Die Oklahoma, ebenfalls von mehreren Torpedoeinschlägen erschüttert, kentert. Hunderte Seeleute sind in ihrem stählernen Inneren gefangen. In völliger Dunkelheit hoffen die meisten von ihnen vergeblich auf Hilfe. Sie ertrinken elendiglich im stetig steigenden Wasser. Nur wenige Männer können gerettet werden. Um 8.10 Uhr durchschlägt eine der schweren panzerbrechenden Bomben der Kate-Flugzeuge das Vordeck der Arizona und trifft das vordere Magazin. Mehr als 450 Tonnen Schießpulver explodieren in einem riesigen Feuerball. Sie ist mindestens 15 oder 20 Fuß, 4,5 oder 6 Meter, in die Höhe gesprungen und dann quasi in zwei Teile zerbrochen, erinnert sich ein Matrose der Nevada später. Nur 9 Minuten nach dem Einschlag liegt die Arizona auf dem Grund. 1177 der 1400 Mann Besatzung sind tot. Die Amerikaner sind von der Attacke wie gelähmt. Überall herrscht Konfusion und Chaos. Die Verteidiger sind unvorbereitet, galt ein Angriff auf Hawaii doch als höchst unwahrscheinlich. Es gelingt den Amerikanern nur, ein paar wenige Jagdflieger in die Luft zu bringen. Rund 170 ihrer Flugzeuge werden am Boden vernichtet. Hinzu kommt, dass viele Seeleute und Offiziere der Schiffe die Nacht an Land verbringen und somit nicht auf ihren Posten sind. Entsprechend konfus sind vielerorts die Abwehrmaßnahmen. Wenn doch einmal eine Fliegerabwehrkanone besetzt wird, fehlt es oft an Munition, die in separaten, abgesperrten Bereichen gelagert wird. So ist es nicht verwunderlich, dass die gesamte erste Welle der Japaner gerade einmal eine Handvoll Verluste zu verzeichnen hat. Als sich die japanischen Maschinen auf den Rückweg machen, senkt sich für kurze Zeit eine unwirkliche Stille über die apokalyptische Szenerie. Ganz still ist es freilich nicht. Schiffe brennen, andere suchen verzweifelt ihr Heil in der Flucht und steuern die offene See an. Munition detoniert, grausam zugerichtete Männer werden von völlig überforderten Ärzten und Schwestern notdürftigst versorgt. Zahllose Seeleute treiben im Hafenbecken, Tote wie Lebendige, oftmals bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. An mehreren Stellen scheint gar das Wasser selbst zu brennen, als sich auslaufender Treibstoff entzündet. Dichter, beißender Qualm hängt schwer über dem Hafen. Doch es ist noch nicht vorbei. Kurz vor 9 Uhr öffnet die Hölle ihre Pforten ein zweites Mal. Zwar schlägt den Piloten der zweiten Welle nun ein heftiges Abwehrfeuer entgegen, die Amerikaner sind aus ihrer Schockstarre erwacht, dennoch erzielen die Japaner noch zahlreiche Treffer. Unter anderem auf der im Trockendock liegenden Pennsylvania. Auch das Dock selbst und mehrere Öllager werden getroffen. Gegen 9.50 Uhr dreht die letzte Maschine ab. Nur 29 Flugzeuge kehren nicht zu ihren Trägern zurück. Trotz der energischen Forderungen seiner Untergebenen, die Werftanlagen und die Treibstoffdepots mit einem dritten Angriff vollständig zu zerstören, entscheidet sich Admiral Nagumo für den Abbruch der Operation. Er sieht seine Mission als erfüllt an. Die Berichte der zurückkehrenden Piloten lassen ihn zu dem Schluss kommen, dass die Schlachtschiffe vernichtet sind und der Pazifikflotte damit das Rückgrat gebrochen ist. Die Bedeutung der US-Flugzeugträger unterschätzt er massiv, genau wie viele seiner Vorgesetzten. Eine verpasste Chance und ein erbarmungsloser Racheakt. Somit lässt Nagumo die Chance verstreichen, den Vereinigten Staaten einen wirklich schwerwiegenden Schlag zu versetzen. Zwar sinken 4 Schlachtschiffe sowie mehrere Kreuzer und Zerstörer, zusätzlich werden 4 weitere Schlachtschiffe teils schwer beschädigt. Doch davon erholen sich die USA recht schnell, auch weil die weit wertvolleren Träger ungeschoren davonkommen. Abgesehen von der Arizona, der Oklahoma und der Utah, einem zum Schulschiff umfunktionierten ehemaligen Schlachtschiff, wird jedes Schiff, das an diesem 7. Dezember sinkt oder beschädigt wird, wieder in See stechen. Umgekehrt wird es der US Navy in den nun folgenden Jahren des Krieges gelingen, jeden einzelnen japanischen Flugzeugträger, jedes Schlachtschiff und jeden Kreuzer zu zerstören, der an der Operation Ai beteiligt war. Denn als wohl wichtigste Folge des Überfalls auf Hawaii treten die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein. Einen Tag nach der Attacke stimmt der bis dato unversöhnlich gespaltene Kongress für den Krieg mit Japan. Mit 388 Stimmen zu einer. Pearl Harbor ist das Fanal, das die Amerikaner zum Umdenken bringt. Die 2403 Toten, darunter 68 Zivilisten, lassen die Stimmung im Kongress und im ganzen Land kippen. Abertausende junge Männer melden sich freiwillig. Die USA greifen zu den Waffen. Japan hat mit dem Überfall nicht, wie erhofft, den Krieg durch einen Blitzangriff entschieden, sondern einen schlafenden Riesen geweckt. Antike. Von weniger zu krasser Brutalität. Eine Forschungsarbeit gibt Einblicke in die Gewaltformen der griechischen Kultur und zeigt den Unterschied zur Moderne. Dass die alten Griechen brutal waren, ist keine Fantasy aus Filmen wie 300. Kriege waren für sie normal. Dennoch wandelte sich ihre Einstellung zur Gewalt, wie Lennart Gilhaus, Althistoriker an der Universität Bonn, in seiner Forschungsarbeit zeigt. Krieg als kulturelles Problem. Seine Grundüberlegung: Jede Gesellschaft hat ihre eigenen kriegerischen Gewaltdynamiken. So kam im Athen von 800 bis 500 vor Christus erstmals die Vorstellung von der Gleichheit aller männlichen Bürger auf. Menschliche Beziehungen wurden auf eine rechtliche Basis gestellt, Prozesse geführt, um Recht zu sprechen. Das wirkte sich auf das Verhalten im Krieg aus. Die Athener töteten ihre Unterworfenen und versklavten sie zwar wie üblich, schreckten aber vor Folterungen und Demütigungen eher zurück. Erst mit der Machtzunahme Athens änderte sich das. Sie tätowierten plötzlich Eulen auf Kriegsgefangene, hackten Erzfeinden die Daumen ab und griffen zu immer krasseren Gewaltformen, schildert Gilhaus. Krieg ist also ein kulturelles Problem. Der Unterschied zwischen vormoderner und moderner Kriegsgewalt sei, dass in der Antike Krieg und Gewalt feste Bestandteile des Lebens waren und buchstäblich Handarbeit. Mit der Erfindung automatisierter Waffen und deren Weiterentwicklung galt das nicht mehr. Dadurch wandelte sich auch die Einstellung der westlichen Welt zum Krieg generell. Zeitzeichen. 17.12.1971. Die blutige Geburtsstunde von Bangladesch. Millionen Menschen sterben, als West gegen Ostpakistan in den Krieg zieht. Am Ende entsteht ein neuer Staat. Es ist ein schweres Erbe, das die britische Kolonialmacht in Südasien hinterlässt. 1947 wird Britisch-Indien in die Nationen Indien und Pakistan aufgeteilt. Letztere besteht aus zwei Landesteilen, die über 1500 Kilometer entfernt sind: West- und Ostpakistan, heute die Staaten Pakistan und Bangladesch. Zwischen beiden bestehen massive politische und wirtschaftliche Gegensätze. Als das reiche Westpakistan Urdu zur Nationalsprache erklären will und im Osten 1970 Hilfe nach einem verheerenden Unwetter verweigert, gewinnt dort die oppositionelle Awami-Liga bei den Wahlen 98% der Stimmen. Sie fordert einen unabhängigen Staat und Bengali als Amtssprache. Zum Schein geht der westpakistanische Armeechef und Präsident Yahya Khan auf die Verhandlungen ein, startet aber im März 1971 eine Großoffensive. In den Folgemonaten kommt es zu grausamen Massakern an der ostpakistanischen Bevölkerung. Knapp 10 Millionen Menschen flüchten nach Indien. Schließlich greift Indien militärisch ein. Am 16. Dezember kapituliert Westpakistan und einen Tag später wird Ostpakistan unter dem Namen Bangladesch endgültig unabhängig von Pakistan. Prolog. Aufstieg und Fall. Goldenes Byzanz. Die Kaiser von Konstantinopel sind Erben der römischen Cäsaren. Über Jahrhunderte leuchtet das Feuer ihres Imperiums, bis es im Sturmwind der Osmanen erlischt. Sechstes Jahrhundert. Ein Mann für alle Fronten. Kaiser Justinian hegt den kühnen Traum vom Wiederauferstehen des Römischen Reiches in alter Größe. Ein Mann soll das möglich machen. General Belisar. Von Hauke Friedrichs. Wie ein einfacher Mann geht der fähigste Heerführer seiner Zeit zu Fuß durch die Hauptstadt des Imperiums. Belisar, General des Byzantinischen Reiches, schreitet im Jahr 534 auf das Hippodrom zu. Die Einwohner Konstantinopels jubeln dem Sieger über die Vandalen zu. Als Belisar ins Hippodrom einzieht, sind dort bereits prächtige Beutestücke aufgefahren worden und die bedeutendsten Gefangenen, unter ihnen der Vandalenkönig Gelima, werden der Menge präsentiert. Auf einem Thron sitzt der Kaiser Justinian, der seit 527 über Ostrom herrscht. Auf den Rängen feiert das Volk. Belisar kniet sich vor seinem Herrscher in den Staub und huldigt ihm. So wird der Triumphzug des Generals zu einem Triumph des Monarchen. Was als glänzender Triumph beginnt, endet mit einer Geste der Unterwerfung. Belisar dient Justinian bereits seit Jahren. Zuerst als Offizier der Leibgarde, dann als Befehlshaber der Grenztruppen und schließlich wurde er zum Oberkommandierenden im Krieg gegen die persischen Sassaniden befördert. Belisar gelang 530 bei Dara als erstem General des Byzantinischen Reiches ein Sieg in einer offenen Feldschlacht gegen die Perser. Schon damals begleitete den Militär der Sekretär Procopius von Caesarea, der zum bedeutendsten Chronisten der Feldzüge Belisars werden sollte. 532 schlug der General einen Aufstand gegen Justinian nieder. Tausende Widersacher des Kaisers ließ er im Hippodrom in Konstantinopel niedermetzeln. Im Jahr darauf erhielt er das nächste wichtige Kommando. Mit einer großen Flotte, an Bord 5000 Reiter und 10.000 Infanteristen, zog er in die alte römische Provinz Afrika. Dort besiegte Belisar für Justinian in Nordafrika die Vandalen. Der germanische Stamm war während der Völkerwanderung von Osteuropa durch das römische Imperium bis zur iberischen Halbinsel gezogen und hatte 429 von dort nach Marokko übergesetzt. In Tunesien errichteten die Vandalen ein eigenes Reich, mit Karthago als Hauptstadt. Justinian versuchte, in langen Kriegen das Imperium Romanum wiederherzustellen. Seine Mission begann er in Nordafrika mit Belisars Invasion. In der Schlacht von Ad Decimum am 13. September 533 fügte Belisar dem König der Vandalen, Gelima, zum ersten Mal eine schwere Niederlage zu. Danach waren die Germanen nur noch in der Defensive. Im Frühjahr 534 ergab sich der Herrscher der Vandalen dem oströmischen Feldherrn. Belisar brachte Gelima als Gefangenen nach Konstantinopel. Dafür ehrt ihn Kaiser Justinian nun mit dem Triumphzug. Lange Ruhe gönnt sein Kaiser Belisar nicht. Bereits 535 bekommt er ein neues Invasionsziel. Justinian lässt das Reich der Ostgoten in Italien von zwei Seiten her attackieren. Eine Armee mit gut 9000 Mann unter dem Kommando Belisars landet im Mai 535 in Catania auf Sizilien. Bereits ein halbes Jahr später steht die ganze Insel unter der Kontrolle Ostroms. Belisar setzt auf das Festland über, nimmt Süditalien ein und rückt gegen Neapel vor. Ein brillanter Zangenangriff soll das Heer der Goten in die Knie zwingen. Die ostgotischen Truppen in der Stadt leisten lange starken Widerstand. Belisar schließt mit seinen Truppen einen Ring um Neapel, um die Verteidiger auszuhungern. Sein Plan geht auf. Schließlich sind die Ostgoten so geschwächt, dass Belisar die Stadt einnehmen kann. Dabei gehen seine Krieger äußerst brutal vor. Zuvor hatte eine zweite byzantinische Armee die Ostgoten in Dalmatien angegriffen und die Provinz erobert. Im folgenden Jahr rückt Belisar weiter vor. Im Dezember besetzen seine Krieger Rom. Aber nun wechselt das Kriegsglück. In Rom werden Belisars Truppen im Frühjahr 537 von den Ostgoten unter dem Kommando ihres neuen Königs Witigis belagert. Die Verteidiger halten mehr als ein Jahr aus, bis die Ostgoten abziehen müssen, da ihnen die Nahrungsmittel ausgegangen sind und eine oströmische Armee in Norditalien vorrückt. Justinian geht die Eroberung Italiens nicht schnell genug. Er entsendet eine weitere Armee unter dem Befehl von Narses nach Italien. Belisar verärgert dieser Schritt. In dem Eunuchen Narses sieht er seinen schlimmsten Konkurrenten um die Gunst des Kaisers. Schließlich gilt sein Rivale ebenfalls als ein talentierter General. Nur ihre Zusammenarbeit funktioniert nicht. Die beiden Befehlshaber einigen sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen, sondern belauern sich gegenseitig, gönnen dem jeweils anderen keinen Erfolg. Ihre Eifersucht ermöglicht den Ostgoten, neue Truppen auszuheben. Byzanz kann seine faktische Überlegenheit zunächst nicht ausnutzen. Im März 539 erobern die Goten sogar Mailand zurück. Wenige Monate später ruft Justinian schließlich Narses an seinen Hof zurück. General Belisar ist damit seit dem Frühjahr 539 alleiniger Oberbefehlshaber der oströmischen Truppen in Italien. Er geht nun entschlossen gegen die Gegner vor. Ende 539 schließt Belisar den König der Goten und dessen Heer in Ravenna ein. Verzweifelt bietet ihm Witigis an, Byzanz die Hälfte Italiens abzutreten. Aber der oströmische Heerführer geht darauf nicht ein. Er kontrolliert schließlich bereits weite Teile Italiens. Dann schlagen ostgotische Fürsten Belisar vor, ihn zu ihrem Anführer zu wählen und Witigis abzusetzen. Damit hätte Belisar sich zum weströmischen Imperator ausrufen können. General Belisar steht am Scheideweg, Herrscher oder weiterhin Heerführer. Aber Belisar bleibt gegenüber Justinian loyal. Möglicherweise ist er zum Schein auf das Angebot eingegangen. Sicher ist jedenfalls, dass Belisar im Mai 540 kampflos in Ravenna einzieht. Witigis lässt er als Gefangenen nach Konstantinopel verschleppen, samt dessen Gattin und einem erheblichen Goldschatz. Für Belisar ist der Krieg in Italien damit nicht vorbei. Die Ostgoten leisten weiterhin Widerstand gegen Byzanz. Weitere Jahre zieht Belisar gegen die Feinde des Reiches in den Kampf. Er bekämpft einen Usurpator in Nordafrika, der Justinian herausgefordert hat, und muss dann erneut die Sassaniden im Südosten abwehren. Im Byzantinischen Reich bricht währenddessen die Justinianische Pest aus und wütet jahrelang. Der Schwarze Tod rafft Abertausende dahin und schwächt das oströmische Imperium. Und Belisar trifft weiteres Ungemach. Trotz seiner militärischen Erfolge verliert er das Vertrauen Justinians. Vermutlich ist Belisar einfach zu erfolgreich, zu einflussreich und zu wohlhabend geworden. Oder das Angebot der Goten, ihn zum König zu wählen, hat Justinian misstrauisch gemacht. Der Monarch entzieht Belisar den Titel als Magister Militum. Auch wenn er damit nicht mehr Heermeister ist, muss er dennoch erneut für den Kaiser Krieg führen. Justinian entsendet den General abermals nach Italien, wo die Ostgoten weite Teile des Landes zurückerobert haben. Belisar wird zum Generalissimus befördert. Aber seine enge Freundschaft zum Kaiser ist vorbei. Er nimmt 547 abermals Rom ein, dennoch verläuft sein zweiter Italienfeldzug nicht besonders erfolgreich. Ihm fehlt es an Soldaten und Nachschub aus Byzanz. Lange bleibt er nicht in Italien, denn abermals ruft ihn eine Kriegsdrohung der Sassaniden an die persische Grenze. Einen letzten großen Erfolg erzielt Belisar als General 559. Er verteidigt Konstantinopel gegen einen Angriff der Kutriguren, eines Reitervolkes vom Schwarzen Meer. Drei Jahre später gibt es erneut Vorwürfe gegen den Heerführer, er wolle die Macht ergreifen. Er wird beschuldigt, sich an einer Verschwörung gegen Justinian beteiligt zu haben. Aus diesem Zwischenfall entwickelt sich später die barocke Legende vom verstoßenen Belisar, der als blinder Bettler endet. Er wird festgenommen, erhält aber nur Hausarrest als Strafe und wird bereits im Sommer 563 rehabilitiert. 2 Jahre später stirbt einer der größten Heerführer in der Geschichte des Byzantinischen Reiches. Vermutlich in Konstantinopel. Erstes Kapitel: Das neue Rom. Im Osten viel Neues. Die Gründung Konstantinopels. Konstantin der Große lässt im Jahr 330 eine prächtige Residenzstadt errichten, die seinen Namen trägt. Will der erste christliche Kaiser damit dem heidnischen Rom Konkurrenz machen? Von Tobias Sauer. Es herrscht Bürgerkrieg im Römischen Reich. Wieder einmal. Rund um die alte Handelsstadt Byzantion am Bosporus stehen sich im Sommer 324 die Konkurrenten um den Kaiserthron gegenüber. Auf der einen Seite Konstantin, der im Westen des Reiches regierende Kaiser. Auf der anderen Seite Licinius, Herrscher im Osten. Der hat sich in die Stadt zurückgezogen, die Konstantin jetzt belagern lässt. Soldaten schütten vor den Stadtmauern einen Erdwall in gleicher Höhe auf. Darauf errichten sie Holztürme und können so in die Stadt hineinschießen. Licinius erkennt die drohende Niederlage und flieht in Richtung der Stadt Nikomedia. Wenig später ergibt er sich. Der Sieger heißt Konstantin. Er wird zum Alleinherrscher des riesigen Römischen Reiches. Auch für Byzantion, die im Krieg zerstörte Handelsstadt, wird der Kampf zu einem Wendepunkt. Noch im November desselben Jahres beschließt Konstantin, sie unter neuem Namen erneut zu gründen. Als Konstantinopolis oder kurz Konstantinopel, die Stadt Konstantins. Bis ins Jahr 1930 wird sie seinen Namen tragen. Erst seither ist sie als Istanbul bekannt. Um das Jahr 660 vor Christus hatten griechische Siedler aus der Stadt Megara die Niederlassung gegründet, der Legende nach unter Führung eines Mannes namens Byzas. Die Siedler begeisterte die ausgesprochen günstige Lage des Ortes am Ende einer hügeligen Halbinsel zwischen dem Marmara-Meer im Süden, dem Bosporus im Osten und dem Goldenen Horn im Norden, einem rund 7 Kilometer langen Meeresarm. Die günstige Lage zwischen Europa und Asien verspricht glänzende Geschäfte. Fernhändler mit Kunden in Asien und Europa mussten hier beinahe zwangsläufig vorbeikommen. Kapitäne, die mit ihrer Fracht zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer unterwegs waren, schätzten die guten Häfen der Stadt. All das versprach glänzende Geschäfte. Entsprechend entwickelte sich die Stadt von Beginn an zu einer Handelsmetropole. Letztlich bis heute. Auch Istanbul ist nicht nur größte Stadt, sondern auch wirtschaftliches Zentrum der Türkei. Allerdings waren die Zeiten für Händler in Byzantion nicht immer glänzend. Besonders Kriege und Krisen drohten immer wieder, die Geschäfte zu verderben. Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde Byzantion in Bürgerkriegen teils zerstört. Im 3. Jahrhundert wurde die Stadt von gotischen Kriegern angegriffen. Kaum waren die Schäden beseitigt, wurde Byzantion im Krieg zwischen Konstantin und Licinius erneut zerstört. Für den Kölner Byzantinistik-Experten Peter Schreiner ist es aus diesem Grund auch angemessen, die Entscheidung Konstantins zum Neubau der Stadt als Gründung zu bezeichnen. Was bezweckt Konstantin mit der neuen Stadt? Sein Motiv bleibt rätselhaft. Zu dieser Zeit befand sich Konstantin auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Preis für diesen Triumph war allerdings die Vernichtung jenes Systems, mit dem Konstantins Vorgänger Diokletian dem Römischen Reich endlich mehr Stabilität im Inneren sichern wollte, der als Tetrarchie bezeichneten gemeinsamen Herrschaft von 4 Kaisern. Nur durch die Teilung der Macht glaubte Diokletian, die zuvor häufigen Putschversuche aus dem Heer verhindern und die Feinde an den Grenzen des Reiches abwehren zu können. Doch auch sein System scheiterte, weil machtbewusste Teilherrscher wie Konstantin gar nicht daran dachten, die Herrschaft zu teilen. Als Alleinherrscher verlor Konstantin keine Zeit, das alte Byzantion in eine neue, prächtige Residenzstadt unter eigenem Namen umzubauen. Die Gründe für diese Entscheidung werden in den Quellen jedoch kaum erklärt und haben seither immer wieder zu Spekulationen geführt, wie der Althistoriker und Konstantin-Biograf Klaus Rosen erklärt. Klar scheint, dass sich Konstantin in die Tradition großer antiker Städtegründer wie Alexander dem Großen stellen wollte. Zunächst schien Konstantin sich aber unsicher gewesen zu sein, welche Stadt er zur Residenz unter seinem Namen erheben sollte. Im Rennen waren auch die Stadt Serdika, das heutige Sofia, in der Nähe seines Geburtsortes Naissus und das antike Troja. Doch von letzterer Idee hielt Konstantin angeblich ein warnender Orakelspruch ab. Weitere Legenden umrankten die Entscheidung des Kaisers. So hätten Adler Bauleuten ihre Werkzeuge entrissen und sie erst über Byzantion wieder fallen lassen. Die Realität war wohl nüchterner. Beobachter wie der byzantinische Historiker Prokop rühmten vor allem die Lage der Stadt. Thront sie doch wie eine Burg über Europa und ist geschützt, indem das Meer sie von Asien abtrennt. Genau diese strategisch günstige Lage der Stadt am Ausgang des Bosporus und auf dem Hügelrücken hatte Konstantin im Krieg gegen Licinius selbst erlebt. Zudem konnte Konstantin von hier die nicht weit entfernte unruhige Donaugrenze kontrollieren, ebenso bot sich Byzantion als Schaltstelle für die regelmäßigen Kriege gegen die Perser im Osten an. Spätere Chronisten unterstellten dem Kaiser zudem weitere, auch persönliche Motive für die Neugründung. Seit dem Jahr 312 liebäugelte Konstantin mit dem Christentum. Kurz vor seinem Tod im Jahr 337 ließ er sich als erster römischer Kaiser taufen. Plante Konstantin die Stadt, die seinen Namen tragen sollte, also als christliche Metropole, womöglich als Konkurrenz zum heidnischen Rom? Tatsächlich stellte er Konstantinopel in seiner Propaganda, etwa auf Münzen, anscheinend auf eine Stufe mit der alten Hauptstadt. In Konstantinopel richtete er einen Senat und ein Kapitol ein. Außerdem erbaute er auch zwei christliche Kirchen, die Irenenkirche und die Apostelkirche, an die er auch sein Mausoleum anschließen ließ. Andererseits bleiben feine Unterschiede zwischen Konstantinopel und Rom bestehen. So bekleideten die neuen Senatoren in Konstantinopel einen niedrigeren Rang als ihre Kollegen in Rom. Auf Münzen wurde der Vorrang Roms, die einzig als die Stadt bezeichnet wurde, subtil angedeutet. Und Konstantin stiftete Konstantinopel auch heidnische Tempel. Ein geschickter Schachzug angesichts der Tatsache, dass hier, wie in Rom, die Mehrheit der Bevölkerung heidnischen Glaubens war. Als Konstantin die Stadt am 11. Mai 330 feierlich einweihte, schritt er aus diesem Anlass mit einer Lanze in der Hand die neue, um 3 Kilometer ins Landesinnere versetzte Stadtmauer ab. Die Stadt selbst glich zu diesem Zeitpunkt einer gewaltigen Baustelle, die das Berlin nach der Wiedervereinigung spielend in den Schatten gestellt hätte. Neben dem Großteil der Gebäude befand sich auch das Aquädukt noch im Bau, das die riesigen Thermenanlagen mit Wasser versorgen sollte. Immerhin, auf dem Konstantinsforum, dem Herz der Stadt, war die einst 50 Meter hohe Säule mit dem Bild des Stadtgründers errichtet worden. Zahllose Städte des Reiches spendeten mehr oder weniger freiwillig Kunstschätze, um Konstantinopel mehr Glanz zu verleihen. Die Bewohner Delphis etwa hatten ihre berühmte Schlangensäule nach Konstantinopel gegeben. Und von der riesigen, verschachtelten Palastanlage konnte sich der Kaiser direkt ins neue Hippodrom begeben, um dort von der kaiserlichen Loge aus den Wagenrennen beizuwohnen, mit denen die Stadt ihre Gründung feierte. Kunstschätze schmückten die Stadt. Heute ist davon wenig erhalten. Leider ist heute so gut wie kein Bauwerk aus dieser Epoche mehr erhalten. Eine Ausnahme bilden die beeindruckenden Mauern, die rund 100 Jahre später Kaiser Theodosius II. Errichten ließ. Die zählten zu den größten Verteidigungsanlagen der Spätantike und erweiterten erneut die Stadtfläche beträchtlich. Er reagierte damit auf die Bedrohung durch die Hunnen, die jenseits der Donau die Völkerwanderung ausgelöst hatten. Sie waren auch Konstantinopel, das mittlerweile tatsächlich zur Hauptstadt des Oströmischen Reiches aufgestiegen war, gefährlich geworden. Hunderte Jahre lang schützten die Anlagen die Stadt vor Angreifern. Erst 1204 konnten sie überwunden werden, ausgerechnet von Kreuzfahrern, die auf dem Weg ins Heilige Land auch das christliche Konstantinopel eroberten und ausplünderten. Die Ostkirche. Heilige, Ketzer, Säulensitzer. Byzanz wird bald zum Mittelpunkt des östlichen Christentums. Hier versucht die junge Reichskirche, sich selbst zu finden. Dabei wirken mit Mönche, Bischöfe und nicht zuletzt die Kaiser. Von Christiane Schlüter. Hat der Kaiser Höhenangst? Falls ja, verbirgt er es gut. Beherzt lässt Theodosius II. Sich zur Plattform an der Spitze der Säule hinaufhieven. Fast 20 Meter hoch muss Versimeon den Säulensteher sprechen will. Der Einsiedler hat sich ins Gebirge Nordsyriens zurückgezogen. Erst hat er sich an einen Felsen gekettet, um sich nach asketischer Sitte fest an diesen Ort zu binden. Doch die Menschen kamen in Scharen, um ihn zu sehen. Manche zupften ihm Fetzen seines Gewandes als Reliquien vom Leib. Schließlich, um das Jahr 420, kletterte Simeon auf eine Säule. Die war erst 2 Meter hoch, dann 5 und jetzt fast 20. Die Menschen im nahen Dorf sind stolz, den frommen Mann bei sich zu haben. Sie profitieren von den vielen Pilgern. Und nun ist gar der Kaiser persönlich aus Konstantinopel, dem neuen Rom, angereist. Was er den Asketen wohl zu fragen hat? Man weiß ja, wie Simeon denkt. Er verkündet es in seinen Predigten von der Säule herab. Für die Armen und Unterdrückten streitet er und segnet die Menschen. Vor allem aber tritt er für den wahren Glauben ein. Im Jahr 313 hat Konstantin der Große das Christentum im Reich zugelassen. 380 hat Kaiser Theodosius I. es zur Staatsreligion erklärt. Seither mahnen die Mönche durch ihre Lebensweise immer wieder die Rückkehr zu den spirituellen Wurzeln an, gegen die zunehmende Verweltlichung der Reichskirche. Auch in Konstantinopel, später Sitz des gleichnamigen Patriarchats, sind sie allgegenwärtig. Im Kloster der Schlaflosen etwa singen die Akoimeten, die Nichtruhenden, in 24 Stunden 490 Mal am Tag das Lob Gottes. Was später Benedikt von Nursia für das westliche Mönchtum sein wird, das bedeutet Basilius von Caesarea für die Ostkirche. Der 330 Geborene verfasst deren bis heute gültige Mönchsregel, sie wird auch die Benediktiner beeinflussen. Als Bischof von Caesarea gründet er Spitäler und führt die Armenspeisung ein. Auch der Westen wird ihn später unter die großen Kirchenlehrer zählen, ebenso wie den etwas jüngeren Johannes Chrysostomos, Erzbischof von Konstantinopel, der so mitreißende Predigten hält. Die ökumenischen Konzilien legen fest, was der richtige Glaube ist. Manche Bischöfe scheuen sich allerdings nicht, die einfachen Mönche für ihre Zwecke kirchenpolitisch einzusetzen. Als Bühne dafür dienen auch die ökumenischen Konzilien, die gesamtkirchlichen Zusammenkünfte. Auf insgesamt 7 davon werden von 325 bis 787 nach Christus zentrale Glaubenswahrheiten festgezurrt. Warum ist das notwendig? Spätestens seit der Apostel Paulus den neuen Glauben in die griechische Welt getragen hat, muss der sich vor dem Forum eines Verstandes erklären, der das Denken in philosophischen Begriffen gewohnt ist. Fragen sind aufgetaucht wie: Kann es das geben, einen Gott, der zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist? Und wie kann Jesus Christus zugleich Mensch und Gott sein? Es sind Fragen, an denen sich christliche Denker bis in die Gegenwart abarbeiten werden und die in der Antike auch zu Schlägereien führen, wie 449 in Ephesos, wo Soldaten und randalierende Mönche eine Meinung durchsetzen helfen. Räubersynode, schimpft Bischof Leo I. da im fernen Rom, und tatsächlich wird dieses Konzil später wieder von der Liste gestrichen. 6 der 7 Konzilien finden in oder bei Konstantinopel statt. Die Stadt verdrängt an Bedeutung allmählich das ägyptische Alexandrien vom zweiten Platz hinter Rom. In Konstantinopel wird 831 die Trinitätslehre beschlossen, dass in Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist absolut wesensgleich sind und dass diese drei Personen seit jeher da sind. Damit ist die Lehre der Arianer abgelehnt, nach der Jesus Christus irgendwann von Gott geschaffen und somit dem Vater untergeordnet ist. Der 260 geborene Arius aus Alexandria war Namensgeber dieser Lehre gewesen, die sich unter anderem bei den Goten verbreitet hatte. Im Jahr 451 wird dann in Chalcedon beschlossen, Jesus Christus ist sowohl Gott als auch Mensch. Beide Naturen sind in ihm zwar nicht vermischt, aber sie sind auch nicht voneinander zu trennen. Damit ist abgelehnt, was der byzantinische Theologe Nestorius lehrt. Für ihn sind Gott und Mensch in Jesus Christus so voneinander getrennt, dass Maria nicht Gott geboren hat, sondern nur den Menschen Jesus Christus. Ikonen dürfen verehrt werden, aber nicht angebetet. Im Jahr 787 wird in Nicäa entschieden, bildliche Darstellungen von Christus und den Heiligen dürfen zwar verehrt, nicht aber angebetet werden. Darüber war ein Streit entstanden, bei dem sicher das jüdische Verbot jeglicher Gottesbilder und der vordringende Islam eine Rolle gespielt hatten. Der Bilderstreit wird noch Jahrzehnte andauern, doch die 843 bestätigte Entscheidung von Nicäa stärkt die Ikonenfrömmigkeit des orthodoxen Christentums. Es wird im morgenländischen Schisma von 1054 aus dem Patriarchat von Konstantinopel als eigene Kirche hervorgehen. Das Patriarchat von Rom wird zum Mittelpunkt der lateinischen, westlichen Kirche. Doch zurück zu den sieben Konzilien. Stets sind es die Kaiser, die sie einberufen, aus persönlichem wie aus politischem Interesse. Innerkirchlicher Streit gefährdet die Einheit des Reiches. Deshalb schützt der Staat die verbindlich festgelegten Glaubensbekenntnisse und die Bischöfe. Umgekehrt erwartet er dafür deren Loyalität. Justinian I. wird in den 530er Jahren die Oberaufsicht des Staates über die Kirche und den staatlichen Schutz der Dogmen betonen und feststellen, dass umgekehrt die Bischöfe zu immerwährendem Beten für die Kaiser verpflichtet sind. Von einem Machtkampf zwischen Kirche und Staat, wie im abendländischen Mittelalter, kann man dabei nicht sprechen. Und mit dem Begriff Caesaropapismus sind die Forscher mittlerweile vorsichtig. Die Kaiser Ostroms standen nie an der Spitze der Kirche, auch wenn es, anders als im Westen, wegen der räumlichen Nähe von Kaiserthron und Bischofssitz in Konstantinopel so aussehen konnte. Zu eigenständig waren manche hochrangigen Bischöfe und frommen Gruppen. Als Theodosius II. Im 5. Jahrhundert auf die Säule des Simeon stieg, kam er als Ratsuchender, nicht als Vorgesetzter. Als er wieder herunterkam, nahm er den Segen des Gottesmannes mit. Adrianopel 378. Das Wüten der Goten. Es ist ein antiker Dominoeffekt. Als die Hunnen in die Weltgeschichte einreiten, fallen Königreiche und die Welt gerät in Bewegung. Plötzlich steht das Imperium auf tönernen Füßen. Von Michael Feldhoff. Die Erde von Adrianopel im Nordwesten der Türkei ist getränkt von Blut. Die Gefallenen liegen zu Bergen aufgetürmt. Zwei Drittel des römischen Heeres liegen tot im Staub. Der Soldat und Historiker Ammianus Marcellinus spricht vom größten militärischen Desaster seit Cannae. 216 vor Christus konnte Hannibal in Apulien 70.000 von 80.000 römischen Soldaten auf dem Schlachtfeld töten. Aber Rom war zu Zeiten der Punischen Kriege kraftvoll und nicht aufzuhalten auf seinem Weg zum Weltimperium. Jetzt, fast 600 Jahre später, ist das Reich durch innenpolitische Querelen und die Völkerwanderung, die bereits begonnen hat, seiner alten Macht und Stärke längst beraubt. Im Jahre 378 ist Valens Kaiser in Byzanz. Sein Bruder Valentinian hat ihn 14 Jahre zuvor als Mitkaiser für den östlichen Teil des Imperiums eingesetzt, während er selbst von Mailand aus den Westen regiert. Die ehrwürdige Stadt Rom hat schon längst als Machtzentrum ausgedient. Als Valentinian, ein politisch versierter, aber auch strenger Kaiser, an einem Schlaganfall stirbt und sein 16-jähriger Sohn Gratian neuer Kaiser im Westen wird, befindet sich das Reich in einem der kritischsten Augenblicke seiner Geschichte. Als die Hunnen kommen, flüchten die Goten ins Imperium. Die Hunnen drängen aus Zentralasien Richtung Westen und bedrohen Europa. Neueste Forschungen vermuten eine Dürre als Auslöser dieser Völkerwanderung. Die Nomaden verwüsten das Reich der Greutungen, später Ostgoten, nördlich des Schwarzen Meeres. Als Reaktion auf die Bedrohung aus der Steppe fliehen die Terwingen, später Westgoten, von der westlichen Schwarzmeerküste in Richtung Südwesten und bitten Kaiser Valens, sich innerhalb der Reichsgrenzen niederlassen zu dürfen. Der oströmische Kaiser erhofft sich durch die Flüchtlinge Wehrbauern sowie Bündnispartner für seinen geplanten Feldzug gegen die persischen Sassaniden und willigt ein. Somit überqueren 376 nach Christus bis zu 200.000 Goten die Donau und werden in ein Auffanglager geschleust, wo sie den Winter unter freiem Himmel verbringen müssen. Korrupte Beamte schlagen aus dem Elend der germanischen Migranten Profit, nehmen den an Hunger leidenden Goten ihre wenigen Habseligkeiten weg und tauschen Hundefleisch gegen gotische Kinder. So berichtet es zumindest der Historiker Marcellinus. Aus Verzweiflung gehen die Goten zum aktiven Widerstand über und fallen ins Imperium ein. Ihnen schließen sich geflohene Greutungen, versprengte Hunnenverbände sowie Krieger vom iranischen Reitervolk der Alanen an. Als immer mehr römisches Territorium auf dem Balkan von ihnen verwüstet wird, muss Valens seinen geplanten Perserfeldzug absagen und macht sich mit schätzungsweise 15.000 Mann auf den Weg nach Adrianopel. Er hat zahlreiche erfahrene Veteranen, Offiziere sowie Gardetruppen dabei. Seine Aufklärer berichten von ungefähr 10.000 gegnerischen Kriegern, die sich in einer mächtigen Wagenburg nahe der Stadt Adrianopel, heute Edirne, verschanzt haben. Kaiser Valens will nicht auf seinen Neffen Gratian warten, der mit dem weströmischen Heer nur wenige Tagesmärsche entfernt ist. Valens will den Ruhm alleine einheimsen. Ihn quält die Eifersucht auf den jugendlichen Mitkaiser im Westen, der sich durch erfolgreiche Feldzüge und eine stabile innere Politik das Vertrauen seiner Soldaten gesichert hat. Ein Gewaltmarsch und eine Kavallerieattacke wie ein Blitz. Am frühen Morgen des 9. August 378 lässt Valens seine Legion in voller Montur die 18 Kilometer auf die Wagenburg der Goten zu marschieren. Am Mittag erreichen die Soldaten völlig erschöpft das Ziel. Sie haben weder ausreichend Wasser noch Lebensmittel mitgenommen. Gotenführer Fritigern bietet Valens Verhandlungen an. Der Kaiser geht darauf ein, um Zeit zu schinden, um seine linke Flanke noch ordnungsgemäß aufstellen zu können. Doch plötzlich beginnen die römischen Gardetruppen auf dem rechten Flügel ohne kaiserlichen Befehl mit dem Angriff. Was folgt, ist eine Kettenreaktion. Das Zentrum und die linke Seite stürmen jetzt ebenfalls auf die Wagenburg zu. Für die Goten ist es ein leichtes, die planlosen Angriffe abzuwehren. Bevor die Römer sich sammeln können, greift wie ein Blitz vom Westen die Kavallerie aus Alanen und Hunnen an. Wer als Römer auf einem Pferd sitzt, ergreift die Flucht. Die sich in Panik zurückziehende Infanterie hat weniger Glück und wird eingekreist. Gefangene werden nicht gemacht. Rund 10.000 Römer tränken die Erde mit ihrem Blut. Valens wird von seinen Wachen verlassen und findet den Tod. Es kursieren auch Gerüchte, dass er sich mit wenigen Getreuen in einem Bauernhof verschanzt hätte, der von den Goten niedergebrannt worden sei. Nach der faktischen Vernichtung des oströmischen Feldheeres ziehen die Goten nach Adrianopel. Doch die Mauern der Stadt und die zurückgelassenen Legionäre wehren den Angriff ab. Gratian kehrt mit dem Westheer nach Gallien zurück und übergibt seinem General Theodosius das Kommando und den Kaiserthron im Osten. Theodosius schließt 382 nach Christus Frieden mit den Goten. Sie sind fortan Verbündete und werden als Föderati im heutigen Bulgarien angesiedelt. Die Schlacht von Adrianopel wird von Historikern als erster großer Sieg von Panzerreiterei über die Fußsoldaten und als Beginn des Zeitalters der mittelalterlichen Ritterheere gesehen. Aber in erster Linie sind die taktischen Fehler des Valens Ursache der Niederlage. Das Imperium konnte sich nach Adrianopel wieder stabilisieren, aber die immer stärker werdende Völkerwanderung sollte das Reich vor weitere Belastungsproben stellen. Attila vor den Toren, 447. Die Reiter der Apokalypse. Byzanz zittert vor den Hunnen, denn die Männer aus der Steppe scheinen mit ihren Pferden verwachsen, sind unvergleichliche Bogenschützen und haben jetzt einen brutalen Anführer, Attila. Von Hans Käfer. Er war ein Mann, dazu geboren, die Völker der Welt zu erschüttern, der Schrecken aller Länder, notiert der spätantike Historiker Jordanes über den Hunnenkönig Attila. Wie eine Sturmflut branden die hunnischen Krieger über den Balkan, plündern Kirchen und Klöster, erschlagen Mönche und vergewaltigen Nonnen. Bis nach Konstantinopel stoßen Attilas Scharen im Schreckensjahr 447 vor. Der unermessliche Reichtum der Hauptstadt lockt. Doch die mächtigen Stadtmauern, nach einem Erdbeben in Rekordzeit wieder aufgebaut, erweisen sich für die Hunnen als unüberwindlich. Der oströmische Kaiser Theodosius II. Erkauft sich schließlich den Frieden mit einer Rekordsumme. Ostrom zahlt von nun an jedes Jahr 2.100 römische Pfund Gold Tribut, zuzüglich 6.000 Pfund Gold als Einmalzahlung. Das Verhältnis Ostroms zu den Hunnen wechselte bereits vor Attilas Herrschaftsantritt ständig zwischen Krieg und Zusammenarbeit. Ostrom zahlte Tribute an die Hunnen, damit diese Ruhe gaben und die Grenzen des Oströmischen Reiches schützten. Wenn die Hunnen aber glaubten, dass Byzanz eine Schwächephase durchmachte oder einfach nur gierig auf neue Beute waren, dann setzten die grimmigen Reiter auf ihren ausdauernden Pferden über die Donau und plünderten und mordeten sich durch das Römische Reich, wie es der Kirchenvater Hieronymus 395 nach Christus schilderte. Bischöfe wurden gefangen, Priester und Kleriker getötet, Kirchen wurden zerstört. Altäre Christi zu Pferdeställen gemacht und Gebeine der Märtyrer ausgegraben. Überall Trauer, überall Seufzen und weit und breit ein Bild des Todes. Als Attila zusammen mit seinem älteren Bruder Bleda 434 die Führung über die Hunnen übernahm, verlangten die Reiterführer von Kaiser Theodosius II. Eine Verdopplung der bisherigen römischen Zahlungen. Der schwache Kaiser erfüllte ihnen diesen Wunsch. Doch einige Jahre später stürmten die beiden Hunnenherrscher trotzdem über den mächtigen Strom und zogen eine Spur der Verwüstung durch die Donauprovinzen. Schließlich eroberten die Hunnen sogar Naissus, einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt auf dem Balkan. Sie machten die Stadt dem Erdboden gleich. Die Knochen der getöteten Römer sah eine oströmische Gesandtschaft noch Jahre später da liegen. Nach einigem Hin und Her kehrte wieder Frieden ein. Und Ostrom zahlte weiter seine Tribute. Danach ermordete Attila seinen Bruder. Er war nun Alleinherrscher über das Reich der Hunnen, das seinen Mittelpunkt in der ungarischen Tiefebene hatte. Ein gefährlicher Eunuch und eine tödliche Hochzeitsnacht. Der Hunnenkönig stand jetzt auf dem Höhepunkt seiner Macht. In ihrer Not planten die Oströmer einen Mordanschlag auf den Herrscher. Der Eunuch Chrysaphius, Oberkämmerer des Kaisers, köderte einen Leibwächter Attilas mit dem Versprechen auf ein Leben in Saus und Braus in Konstantinopel. Doch Attilas Gefolgsmann täuschte Chrysaphius und verriet seinem Herrn das Komplott. Überraschenderweise marschierte Attila danach nicht etwa wutentbrannt gegen Ostrom, sondern er rüstete gegen Westrom. Denn angeblich wollte ihn die Schwester des regierenden weströmischen Kaisers ehelichen. Attila forderte auch gleich die Hälfte des Weströmischen Reiches als Mitgift. Westrom lehnte entsetzt ab. Das bedeutete Krieg. Mitten in Attilas Vorbereitungen fiel Theodosius II. Vom Pferd und starb. Sein Nachfolger wurde Marcianus, ein erfahrener Militär. Dieser beendete die Tributzahlungen an Attila. Die Weigerung blieb zunächst ohne Folgen, denn Attila brach mit einem riesigen Heer nach Westen auf. Doch auf den katalaunischen Feldern stoppte der weströmische Oberbefehlshaber Aetius die hunnischen Horden und Attila kehrte mit leeren Händen in die ungarische Tiefebene zurück. Das war aber nicht der einzige Rückschlag, denn Kaiser Marcianus griff seinerseits die Hunnen im Donauraum an. Attila brauchte Beute, um seine Krieger zufriedenzustellen. Er nahm also einen neuen Anlauf und fiel in Italien ein. Die Hunnen plünderten zwar Aquileia und Mailand, dann wuchs der Widerstand, weil Ostrom Truppen zu Hilfe schickte. Schließlich zogen die Hunnen wieder ab. Erst im nächsten Jahr wollte Attila sich den widerspenstigen Marcianus vornehmen. Doch dazu kam es nie. Denn vor dem Feldzug gegen Ostrom heiratete Attila noch schnell eine junge Germanin. Die Hochzeitsnacht überlebte der Hunnenkönig aber nicht. Vermutlich ertrank er an Blut, das ihm, als er betrunken im Bett lag, aus Nase oder Rachen schoss. Kurze Zeit später erhoben sich die bis dahin von den Hunnen beherrschten Völker gegen ihre Herren und besiegten diese. Das Hunnenreich brach zusammen und Byzanz hatte eine Sorge weniger. Zweites Kapitel: Zenit. 6. Jahrhundert. Ein neuer Augustus am Bosporus. Heute ist Justinian I. als weitsichtiger Reformer und Bauherr des Byzantinischen Reiches bekannt. Doch im Jahr 532 verhindern nur Zufälle, dass er als bedeutungsloser Kaiser aus der Stadt gejagt wird. Von Martin Pfaffenzeller. Am frühen Morgen des 18. Januar 532 zieht ein wütender Mob vor den Palast von Kaiser Justinian. Die Aufständischen, die sich unter der Parole Nika, Sieg, sammeln, haben bereits ein Gefängnis, eine Kirche sowie eine Therme niedergebrannt. Nun belagern sie den Herrscher. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sie die Wachen überwältigen oder ein Verräter das Tor öffnet. In der bedrohlichen Lage beschließt der Kaiser, dem Volk entgegenzukommen. Über einen bewachten Durchgang geht er ins Hippodrom, die große Arena für Wagenrennen, die direkt neben dem Palast steht. Nur seine Leibgarde schützt ihn vor den Aufständischen, die sich auf den Rängen drängen. Aufständische bedrohen Justinian. Soll er fliehen oder als Kaiser sterben? Justinian erhebt die Stimme. Er sagt, er bedauere, zwei gefangene Randalierer nicht früher freigelassen zu haben. Dann sichert er den Aufständischen einen Straferlass zu, sobald wieder Frieden einkehrt. Doch von den Rängen schallt ihm entgegen: Du bist ein Eidbrecher, du Arsch! Die Menschen in der Arena geben sich nicht mehr mit Zugeständnissen zufrieden, sondern wollen den Kaiser absetzen. Justinian wendet sich ab, geht von der Loge zurück in seine Gemächer. In Panik berät er sich mit seiner Ehefrau Theodora und seinen engsten Vertrauten. Ein Berater legt ihm nahe, die Stadt mit einem Schiff zu verlassen. Seine Frau aber entgegnet, dass sie auf keinen Fall fliehen werde. Lieber wolle sie sterben, als auf den Thron zu verzichten. Laut einer Überlieferung gipfelt ihre Rede in dem Satz: Das Kaisertum ist das schönste Leichentuch. Justinian kommt um 480 in einem Dorf im heutigen Nordmazedonien zur Welt. Sein Geburtsname ist Petrus Sabatius und seine Eltern sind Bauern. In der Region spricht man Latein, während in Konstantinopel Griechisch üblich ist. Zu jener Zeit scheint der Glanz des alten römischen Imperiums vergangen. Der Westteil des Reiches ist bereits zerfallen, im Osten müssen sich die Kaiser aufmüpfiger Heerführer erwehren. Zudem bedrängen auf dem Balkan Ostgoten und im Osten Perser die Grenzen. Für Sabatius Onkel Justin ist die Krise eine Chance für den Aufstieg. Er geht nach Konstantinopel, heuert bei der Armee an und arbeitet sich zum Kommandeur der kaiserlichen Garde hoch. Bald holt er seine Verwandtschaft nach, finanziert seinem Neffen eine Ausbildung im Rechtswesen und adoptiert ihn. Der nimmt daraufhin den Beinamen Justinian an. 518 stirbt Kaiser Anastasios I., ohne vorher einen Nachfolger zu bestimmen. Der Patriarch von Konstantinopel und der Senat wählen überraschend den ehemaligen Bauern Justin zum neuen Herrscher, wohl weil seine Garde für Ordnung sorgen kann. Der neue Kaiser leidet jedoch bald unter Altersschwäche, sodass ihm sein Neffe Justinian zur Seite steht. Der junge Mann durchläuft die Ämter des Reiches, wird Konsul und mit dem Titel Cäsar zum Thronfolger auserkoren. Justinian hat Glück. Der Feldherr Belisar hilft ihm aus der misslichen Lage. Um 520 verliebt sich Justinian in Theodora, die ebenfalls aus einfachen Verhältnissen stammt. Als sein Onkel 527 stirbt, übernimmt Justinian die Herrschaft und macht Theodora zur Kaiserin. Das Paar verlangt von den Senatoren, dass sie sich vor ihnen auf den Boden werfen und ihnen die Füße küssen, was die alten Eliten den Aufsteigern übel nehmen. Auch die einfachen Leute sind bald nicht mehr gut auf den Herrscher zu sprechen, weil er hohe Steuern für Bauprojekte und Kriege eintreiben lässt. In Konstantinopel strömen bei Wagenrennen Zehntausende ins Hippodrom. Die meisten Zuschauer sind Anhänger des grünen oder blauen Rennstalls. Die Gruppen liefern sich oft Straßenschlachten. 532 verbünden sich die beiden Fraktionen jedoch zum Widerstand gegen den Kaiser. Nika, sonst ein Fangesang, wird zur politischen Parole. Auch Senatoren der alten Elite schließen sich der Revolte an. Nach der Rede seiner Gattin fasst der Herrscher neuen Mut. Zufällig weilt damals der Feldherr Belisar mit 1500 zuverlässigen Soldaten in der Stadt. Während die Aufständischen gerade den Senator Hypatios zum neuen Kaiser ausrufen, schickt Justinian die Truppen zu den beiden Eingängen des Hippodroms. Zugleich verteilt Justinians Kämmerer Geld an die blaue Fraktion, die ihn früher unterstützt hat. Als Belisars schlachterprobte Männer die Arena stürmen, ist die Revolte gespalten. Die Soldaten metzeln 30.000 Aufständische nieder, vor allem aus der grünen Fraktion. Auf Rat Theodoras lässt Justinian auch den Gegenkaiser hinrichten und seine Leiche ins Meer werfen. Anschließend säubert er den Senat. Nun ist er so mächtig wie nie zuvor. Der Kaiser nutzt seine Stellung, um Ostrom wieder zu einem Großreich zu machen. In den folgenden Jahren schickt er Truppen nach Italien, Spanien und Nordafrika, die einen Teil des alten Imperiums zurückerobern. Die Fronten im Orient und an der Donau hält er einigermaßen stabil. Zugleich treibt Justinian gigantische Bauprojekte voran. Er lässt Aquädukte hochziehen, die Wasser von der bulgarischen Grenze in die Hauptstadt bringen. Seine Arbeiter errichten Kornspeicher an den Dardanellen, wo Schiffe aus Ägypten ihre Fracht abliefern. Die wichtigsten Monumente aber entstehen in Konstantinopel. Vor dem Palast stellen Arbeiter eine riesige goldene Reiterstatue des Kaisers auf und Justinian lässt die prachtvolle Kathedrale Hagia Sophia bauen. Eine neue Gesetzessammlung und ein tückischer Krankheitserreger. Der Kaiser beauftragt eine Gruppe von Juristen, römische Gesetze zu einem systematischen Rechtswerk zusammenzufassen. Der Codex Justinianus, der nun entsteht, wird die Rechtsgeschichte des Abendlandes über Jahrhunderte prägen. Und doch scheitert der Kaiser damit, Rom wieder als unbezwingbares Großreich auferstehen zu lassen. Denn 541 gelangt ein Krankheitserreger nach Konstantinopel, der Fieber und Geschwüre auslöst. Die Beulenpest tötet schätzungsweise 20-30% der Bevölkerung. Auch Justinian erkrankt, aber überlebt. Seinem Reich fehlen allerdings nun Steuereinnahmen und Rekruten für die Armee. Fast alle Eroberungen gehen in den Jahrzehnten nach seinem Tod 565 wieder verloren. Die Metropole. Eine Stadt lehrt das Staunen. Konstantinopel ist das New York des Mittelalters. Eine Stadt, die niemals schläft. Hier lässt sich schnelles Geld machen und es lockt Entertainment vom Feinsten. Von Christiane Flechtner. Die Hammerschläge der Silberschmiede hallen in den Säulengängen wieder. Der wiederkehrende Rhythmus gleicht einer tickenden Uhr. Zwischendurch Stille, wenn der Schmied eine Pause einlegt. Dann eilt der Teejunge, die mit bunten Stoffballen beladenen Träger passierend, in die rußgeschwärzte Werkstatt des Verzinkers. Es ist September 2021, mitten im Herzen Istanbuls. Und schon die Größe des großen Basars macht schier sprachlos. Er erstreckt sich über 31.000 Quadratmeter. In diesem Gewirr aus mehr als 60 halbdunklen und teils überdachten Gassen gibt es etwa 4.500 Verkaufsstellen. Der Basar ist von einer hohen Mauer mit mehreren Toren umgeben. Höchstwahrscheinlich geht seine Einrichtung auf das Artopolion zurück, jeden spätantiken Brotmarkt, der sich südlich des heutigen Basarareals befand. Getreide aus Ägypten, Edelsteine aus Indien und Pelze aus Russland. Schließt man die Augen, kann man gedanklich Jahrhunderte in der Zeit zurückreisen. In Konstantinopel geht es zu wie in einem Ameisenhaufen, denn die Stadt am Bosporus ist geprägt durch Händler und Handwerker und durch Weitgereiste, die ihre Waren anbieten. In Konstantinopel wurde ab dem 4. Jahrhundert ein reger Warentausch mit nahezu allem getrieben, was die damalige Welt zu bieten hatte. Leicht verderbliches Obst und Gemüse aus dem Umland und daneben Wolfsbarsch und Seebrasse, frisch aus dem Bosporus. Aber auch Waren und Luxusgüter, die bereits einen weiten Weg hinter sich hatten, wurden angepriesen. Gewürze und Edelsteine aus Indien und Metalle aus dem Kaukasus, von der Krim und aus Britannien. Außerdem Pelze, Honig und Wachs aus dem Norden Europas. Andere Produkte wie Leinen, Öl, Wein und Rosinen wurden teils in der Umgebung erzeugt. Das Getreide zur Versorgung der Menschen in der Stadt stammte bis zur islamischen Eroberung 640 noch überwiegend aus Ägypten. Vor allem Gerste, Hirse und Weizen galten als Grundnahrungsmittel, Brot als haltbare Kost. Die ärmere Bevölkerung versetzte ihr Mehl teilweise mit Kleie. Gemüse und Obst aus dem Schwarzmeerraum waren wichtige Nahrungsmittel. Fleisch hingegen wurde so gut wie nie gegessen. Konstantinopel war bekannt für seine Keramik. Sie wurde über Jahrhunderte hinweg in unterschiedliche Länder exportiert. Auch Seide wurde eigens produziert. Lange besaßen die Byzantiner das Seidenmonopol, das sie nach der Einführung von Seidenraupen in der Mitte des 6. Jahrhunderts innehatten. Und obwohl es später Seidenimporte aus dem Orient gab, konnte sich die byzantinische Seide leicht gegen Konkurrenzprodukte behaupten, da sie von besserer Qualität war. Konstantinopel war international. Viele auswärtige Händler kamen in die Stadt am Goldenen Horn. Sie alle durften sich höchstens 3 Monate dort aufhalten. Ihre Waren wurden nicht nur bei ihrer Ankunft, sondern auch bei ihrer Abreise kontrolliert. Die Händler lebten in diesem Zeitraum gemeinschaftlich in speziellen Unterkünften, den sogenannten Mitata, in denen sie auch ihre Waren unterbringen konnten. Sie befanden sich in der Stadt. Es ist anzunehmen, dass die Händler Miete für ihre Unterkunft und zudem eine Aufenthaltsgebühr zahlen mussten. Wie im klassischen Rom waren sie in Collegia organisiert, nichtstaatlichen Zusammenschlüssen, die allerdings durch ihre Aufgaben einen öffentlich-rechtlichen Charakter hatten. So gab es Zusammenschlüsse der Handwerker, es gab Kultverbände und sogar Begräbnisvereine. Auch die jüdischen Gemeinden in der Stadt wurden als Kollegia angesehen. Frauen waren hauptsächlich für das Haus und die Familie zuständig. Die klassischen 3K, Kirche, Küche und Kinder, beschreiben ihr Leben gut. Sie waren für die Erziehung der Kleinkinder zuständig, daneben standen der Haushalt und die Mitarbeit auf den Höfen und Feldern, in den Backstuben oder Werkstätten an. Frauen aus ärmeren Schichten arbeiteten teilweise auch als Köchinnen, Wäscherinnen oder Dienerinnen in anderen Haushalten. Frauen dominierten aber auch noch in spätbyzantinischer Zeit das Handelsgeschehen auf den Märkten. Man verlangte von ihnen sittsame Bekleidung und ein keusches Auftreten. Allgemein galten sie den Männern gegenüber als untergeordnet, wurden jedoch bei der Abwehr von Belagerungen und der Verteidigung vor äußeren Feinden hoch geschätzt. Söhne galten mehr als Töchter. Manche Mädchen wurden ausgesetzt. Es stand Frauen auch frei, in ein Kloster einzutreten und ein Leben in Gebet und Meditation zu führen. Diese Möglichkeit wurde vor allem von Angehörigen niederer Schichten in Anspruch genommen. Kinderlosigkeit galt als Makel, Kinderreichtum als Segen. Aber die Kindersterblichkeit war aufgrund mangelnder Hygiene und zahlreicher Krankheiten hoch. Dennoch waren 4 oder mehr Kinder pro Familie keine Seltenheit. Man freute sich jedoch mehr über Söhne als über Töchter. In diesem Zusammenhang häufige Kindesaussetzungen begünstigten die Existenz von staatlich betreuten Findelheimen und Waisenhäusern. Es gab keine verpflichtende Schulausbildung. Das Lehren stand im Ermessen und den Möglichkeiten der Eltern. So hatten Bauernkinder meist geringere Chancen auf Bildung. Die Betreuung von Alten und Kranken durch die Großfamilie war üblich. Wo es die Möglichkeit nicht gab, übernahmen häufig Klöster diese Aufgabe. Ein besonderes Phänomen der byzantinischen Gesellschaft stellte das Altersmönchstum dar, der Klostereintritt bis zum Lebensende. In vielen Städten gab es darüber hinaus auch Gerokomeia, eigene Altenheime. In Konstantinopel sollen sie schon ab dem 4. Jahrhundert existiert haben. Der Brennpunkt des öffentlichen Lebens war in byzantinischer Zeit das imposante Hippodrom. Kaiser Septimius Severus ließ die heute nordwestlich der Blauen Moschee liegende Anlage im Jahr 195 auf den Trümmern eines zerstörten Hippodroms bauen. Später wurde sie unter Kaiser Konstantin beträchtlich erweitert. Sie war 430 Meter lang und 120 Meter breit. Rund 100.000 Zuschauer jubelten bei Wagenrennen und Tierhetzen von ihren Plätzen hinab. Im Zeichen des Kreuzes hatte man die blutigen Gladiatorenkämpfe abgeschafft. Wie das Vorbild, der Circus Maximus in Rom, befand sich das Hippodrom nahe des kaiserlichen Palastes. Während der Zeit des Oströmischen Reiches bildete es das soziale Zentrum der Stadt und riesige Geldmengen wurden bei Pferderennen verwettet. Die Stadt war in Lager aufgespalten, welche die Zirkusparteien der Blauen, Grünen, Roten oder Weißen bejubelten. Später verloren die Weißen und Roten an Bedeutung und gingen in der Anhängerschaft der Blauen und Grünen auf. Der Konkurrenzkampf der beiden Parteien wurde so groß, dass er teilweise zu Aufständen und sogar zum Bürgerkrieg führte. Im Hippodrom fanden aber auch Theatervorstellungen statt. Doch es handelte sich dabei nicht etwa um antike Tragödien oder Komödien, vielmehr traten Zirkusartisten, Tänzer und Pantomimen auf. Diese Aufführungen waren derart obszön, dass Geistliche und Kinder sie nicht besuchen durften. Den Schaustellern verweigerte man in frühbyzantinischer Zeit sogar den Militärdienst. Heute befindet sich, wo einst das Hippodrom stand, der Sultan-Ahmed-Platz. Nur noch wenige Elemente der historischen Anlage sind dort zu sehen. Drittes Kapitel: Niedergang. 7. bis 10. Jahrhundert. Alle wollen Konstantinopel. Die Perser, die Bulgaren, die Kiewer Rus und vor allem die Araber. Die Byzantiner wehren sich hunderte Jahre lang gegen den Ansturm von Eroberern. Mithilfe einer Wunderwaffe. Sterben auf Raten. Von Dirk Husemann. Als der byzantinische Kaiser Herakleios im Jahr 628 seinen alten Feind Chosrau, König der Perser, tot vor sich im Staub liegen sieht, triumphiert er. Nach 25 Jahren des Krieges ist es ihm nun endlich gelungen, seinen Gegner aus dem Osten zu bezwingen und Konstantinopel vor Schaden zu bewahren. Was Herakleios im Siegestaumel entgeht, die nächste Bedrohung für die Perler am Bosporus zieht bereits heran. Gefahr für Konstantinopel formiert sich nämlich gerade unter dem Banner des Islam. Im Jahr 630 tauchen arabische Krieger am Rand des Byzantinischen Reichs auf. Sie sind bislang kaum mehr gewesen als Angehöriger versprengter Stämme, Nomaden, die aber nun durch den Islam unter einer Führung geeint worden sind. Die Muslime unterscheiden, streng nach Glaubensregeln, zwischen dem Dar al-Islam, dem Haus des Islam, also den eigenen Gebieten, und dem Dar al-Harb, dem Haus des Krieges, also jenen Ländern, die noch erobert werden müssen. Dazu zählt vor allem das Byzantinische Reich, denn Konstantinopel ist ein Bollwerk, das die Ausbreitung des Islam nach Europa verhindert. Auf die mobile Kriegsführung der Araber sind die Byzantiner nicht vorbereitet. Die Araber sind schnell, wendig und wagemutig, allesamt Eigenschaften, die die Stämme in den vergangenen Jahrhunderten im Kampf gegeneinander kultiviert haben. Die Byzantiner sind hingegen besser ausgerüstet, aber dadurch schwerfällig. Beim Aufeinandertreffen der Gegner im umkämpften Syrien haben die Araber byzantinische Festungen angegriffen und sind danach wieder verschwunden. Die Byzantiner begingen den Fehler, dem Feind zu folgen. Sie wurden umzingelt und massakriert. In den folgenden Schlachten nutzten die Araber eine Guerillataktik. Sie kannten das Land und wussten seine Gegebenheiten für sich zu nutzen. Sie durchquerten unwirtliche Wüstengebiete, töteten ihre Kamele und tranken das Wasser aus deren Mägen, um dann unvermutet im Rücken der Feinde aufzutauchen, die kurz vor dem Verdursten standen. Schließlich fanden sie auch einen Weg, befestigte Städte zu belagern und einzunehmen. Damaskus fiel. Bald darauf eroberten die Araber Jerusalem. Anlass für einen Jahrhunderte fortdauernden Konflikt mit den Christen. Ägypten ergab sich den Arabern im Jahr 641. Dieser Verlust war ein schwerer Schlag für Byzanz, denn die Nilprovinz war die Kornkammer des Byzantinischen Reichs und von großer wirtschaftlicher Bedeutung für dessen Hauptstadt. Der Triumph in Ägypten verschaffte den Arabern nicht nur Nahrungsmittel, um ihre immer größer werdenden Heere zu versorgen. In den Häfen am Nildelta lernten sie überdies Schiffe zu bauen. Nun sah sich Byzanz einem Feind gegenüber, der zu Land und zu Wasser kämpfen konnte. Mit Erfolg. Die arabische Flotte eroberte 648 Zypern und bezwang 655 die Byzantiner auf dem Meer in der Schlacht der Masten vor der Küste Lykiens im Südwesten Kleinasiens. Der Prophet Mohammed, der Herakleios zweimal erfolglos aufgefordert haben soll, sich dem Islam anzuschließen, war bereits seit fast 40 Jahren tot, als der Kalif Muawiyah Heer und Flotte gegen Konstantinopel schickte. Sie besetzten im Jahr 669 das asiatische Ufer gegenüber der Stadt und errichteten einen Brückenkopf. Von dort aus versuchten sie immer wieder, Konstantinopel einzunehmen. 9 Jahre lang zogen sich die Kämpfe vor der Stadtmauer hin. Im Frühjahr und Sommer kämpften die Kontrahenten, im Winter frischten sie Truppen und Vorräte auf und reparierten die Schiffe. Die Byzantiner nutzten die Zeit außerdem, um im Geheimen eine Waffe zu entwickeln, die so furchtbar war, dass sie den arabischen Ansturm damit schließlich zum Erliegen brachten. Diese Waffe nannten die Byzantiner griechisches Feuer. Dahinter verbarg sich eine brennbare Masse. Sie wurde angezündet und von den byzantinischen Schiffen mit Hilfe von Druckspritzen auf feindliche Schiffe geschossen. Die lodernde Masse blieb an Planken, Deckaufbauten und Rudern kleben und ließ diese in Flammen aufgehen. Doch damit hatte der Schrecken für die Besatzung erst begonnen, denn das Feuer war nicht zu löschen. Es soll, so berichten Chronisten, sogar das Wasser um die Schiffe herumgebrannt haben. Damit war den Seeleuten auf den brennenden Schiffen der einzige Fluchtweg abgeschnitten. Auch vom Balkan aus wächst der Druck auf das byzantinische Imperium. Die Wunderwaffe wirkte nachhaltig. Nach dem ersten Einsatz des griechischen Feuers im Jahr 678 zogen sich die Araber zurück und wagten 40 Jahre lang keinen weiteren Angriff. Sicher werden sie versucht haben, an die Rezeptur des unlöschbaren Feuers zu gelangen, doch die wurde von den Byzantinern als größtes Staatsgeheimnis gehütet. Das gelang so gut, dass die Zusammensetzung der Mixtur bis heute unbekannt ist. Es gibt Vermutungen, dass Erdöl oder Erdpech eine wichtige Zutat war, denn auch das brennt im Wasser und war im Hinterland von Konstantinopel leicht abzubauen. Erst 717 ließen sich arabische Krieger wieder am Bosporus blicken. 80.000 Krieger und 1.800 Schiffe landeten am asiatischen Ufer. Diesmal sollten die Byzantiner ausgehungert werden. Die Araber säten für sich selbst Weizen, um die lange Belagerung zu überstehen. Doch sie hatten den neuen byzantinischen Kaiser Leo III. Unterschätzt. Dem gelang es zum einen, den Arabern die Weizenvorräte zu stehlen, sodass nun das gewaltige muslimische Heer im Winter vor dem Verhungern stand. Zum anderen rief Leo die Bulgaren vom Balkan zu Hilfe. 22.000 Araber sollen in den folgenden Kämpfen getötet worden sein. Die restlichen flohen ins anatolische Hochland. Von den 1.800 Schiffen kehrten 5 nach Syrien zurück. In den folgenden 650 Jahren wurde kein muslimisches Banner mehr am Bosporus aufgezogen. Dennoch gab es keine Ruhepause für Konstantinopel, denn der Islam war nur eine von vielen Mächten, die die gewaltige Stadt für sich beanspruchten. Vom Westen und Norden her drängten die nichtchristlichen Bulgaren heran. Der Krieg gegen die Bulgaren sollte die Byzantiner bis ins 10. Jahrhundert hinein in Atem halten. Hinzu kam der Waffenkampf gegen Fürst Igor von Kiew im Jahr 941. Die Belagerung wurde zu einem Dauerzustand für die Menschen am Bosporus, der Ausbau und Erhalt der Stadtmauern zur obersten Bürgerpflicht. Erst 1453 gelang es einem islamischen Heer, dieses Bollwerk, das größte seiner Art in der damaligen Welt, zu zertrümmern, und zwar mit Hilfe einer neuen Kriegstechnik. Kanonen. Gegen fliegende Eisenkugeln der osmanischen Artillerie konnte auch das griechische Feuer nichts mehr ausrichten. Konstantinopel fiel. 12. Jahrhundert. Das Monster auf dem Kaiserthron. Don Juan, König Richard III., Ivan der Schreckliche. Viele Schurkenrollen der Geschichte vereinen sich im Herrscher Andronikos I., der in seiner Gier nach Macht über Leichen geht. Von Franz Metzger. Wie lange braucht er denn noch? Kopfschüttelnd blicken die walachischen Soldaten zu ihrem Gefangenen hinüber. Dieser kauert sich am Rande des Lichtkreises des Lagerfeuers in einem kleinen Graben, um seine Notdurft zu verrichten. Schließlich wird es einem der Bewacher zu dumm. Er will den Mann an der Schulter packen, doch er hält nur den Kapuzenmantel in der Hand, den der Gefangene über einen Ast drapiert hat. Er selbst war in die walachische Nacht verschwunden. Abenteuer von Gefangenschaft und Flucht durchziehen die Lebensgeschichte des Andronikos Komnenos. Versteht er es doch, immer wieder als Bedrohung der bestehenden machtpolitischen und diplomatischen Verhältnisse aufzutreten. Das Anrecht dazu leitet er aus seiner Position eines Purpurgeborenen ab, denn er ist ein Enkel von Kaiser Alexios I. Komnenos. Sein Vater Isaak war in der komplizierten Familienpolitik der Komnenendynastie übergangen und statt zum Kaiser nur zum Sebastokrator, Vizekaiser, ernannt worden. Andronikos ist fest entschlossen, diese Ungerechtigkeit zurechtzurücken und ein blutiges Game of Thrones zu eröffnen. Noch nicht während der Herrschaft seines Vetters Manuel I. von 1143 bis 1180, eines fähigen Kaisers, der die Grenzen des allseitig bedrängten Imperiums mit Krieg und Diplomatie zu behaupten weiß. Auf beiden Wegen könnte Andronikos dabei dem Cousin eine wertvolle Hilfe sein, solange er nicht seine eigenen Intrigen spinnt, die von den Türken über Ungarn bis zum Fürstentum Kiew reichen. Das Bündnis mit Letzteren, das Andronikos einmal mehr auf der Flucht aus Kerkerhaft schmiedet, beeindruckt Manuel so sehr, dass er den ebenso lästigen wie listigen Verwandten wieder in Gnaden am Hof aufnimmt. Damit ist freilich der nächste Ärger vorprogrammiert, denn neben dem Intrigenspiel hat Andronikos eine weitere Schwäche. Schöne Frauen. Und auch hier handelt er, wie es der Byzantinist John Melville Jones beschreibt, dass er haben musste, was er haben wollte, egal für welchen Preis. Verheiratet mit einer offenbar devoten Gattin, beginnt er eine Affäre mit seiner Nichte Eudoxia, was deren Brüder mit der Ermordung des Verführers rächen wollen. Von der Geliebten gewarnt, gelingt Andronikos im letzten Augenblick eine kühne Flucht. Nach weiterer Haft, Flucht und gnädiger Wiederaufnahme verlässt Andronikos den ihm zugewiesenen Posten, um Prinzessin Philippa von Antiochia, eine weithin gerühmte Schönheit, zu umwerben und zu gewinnen. Aber auch ihrer wird er müde. Seine nächste Eroberung, Theodora, Witwe König Balduins III. Von Jerusalem, zwingt das Paar zu einem langjährigen Exil im Grenzbereich zwischen Islam und Christenheit und damit auch zwischen Verrat und Loyalität. Eine theatralische Unterwerfungszeremonie bringt den verlorenen Vetter dann doch wieder an den Kaiserhof zurück. Der Straßenmob massakriert die Fremden aus dem Westen. Kurz darauf stirbt Kaiser Manuel I. Sein Sohn und Erbe Alexios II. Ist da erst 11 Jahre alt. Zur Regentin wird Manuels Witwe Maria von Antiochia berufen. Sie ist die Tochter des aquitanischen Fürsten Raimond von Poitiers und damit die erste Lateinerin, wie man die Kreuzfahrer aus dem Westen bezeichnet, die in Konstantinopel herrscht. Ihre Landsleute haben sich in Hauptstadt und Reich allerdings herzlich unbeliebt gemacht. Diese anti-westlichen Gefühle ermutigen Manuels ältere Tochter Maria und ihren Gatten zu einem Putschversuch, der in Straßenkämpfen mündet. Für Andronikos ist es somit ein leichtes, als Friedensbringer und starke Ordnungsmacht aufzutreten. Vom Mob unterstützt, der die Gelegenheit zu einem Massaker unter den Lateinern jeglichen Alters und Geschlechts nutzt, lässt sich Andronikos mit gespieltem Widerstand 1183 zum Kaiser ausrufen und krönen. Die Fiktion, den Thron für den jungen Alexios bewahren zu wollen, hat nicht lange Bestand. Der junge Ex-Kaiser wird gezwungen, das Todesurteil gegen seine Mutter zu unterzeichnen, wird dann aber ebenso im Kerker erwürgt wie seine Mutter und seine ehrgeizige Halbschwester. Und ihnen werden viele folgen. Andronikos hat dabei ein durchaus ehrgeiziges, ja visionäres Regierungsprogramm. Auf seinen langen Wanderungen hat er die verheerenden Folgen der vor allem im Steuerwesen weit verbreiteten Korruption gesehen und ist entschlossen, damit aufzuräumen. Als Hindernis für seine Reform erkennt Andronikos den eingesessenen Landadel, dessen Widerstand er mit Gewalt brechen will. Wer sich viele Feinde schafft, hat auch viele zu fürchten. Und bald ist nicht zu übersehen, dass der Kaiser an Verfolgungswahn leidet. Niemand kann sich mehr sicher fühlen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Opposition eine Führungsfigur findet. Den General Isaak Angelos. Der hat sich bislang erfolgreich durch das Intrigenspiel laviert, als er dann aber doch verhaftet werden soll, flieht er in die Hagia Sophia, während seine Anhänger einmal mehr den Mob der Hauptstadt mobilisieren. Der von einem Feldzug zurückkehrende Andronikos wird von der Rebellion überrumpelt und in den Kerker geschleppt, während Isaak 1185 zum neuen Kaiser proklamiert wird. Dem Gestürzten bleibt nur ein grauenhaftes Ende. Man hackt ihm eine Hand ab und setzt ihn kahlgeschoren auf ein räudiges Kamel, das ihn zum Hippodrom bringt. Dort tobt der Pöbel seinen Hass aus. Man verstümmelt den Gestürzten qualvoll, bis ihm endlich jemand ein Schwert durch die Gedärme stößt. 1204. In den Gassen war Weinen und Jammern. Zum ersten Mal stürmt ein Feind die Metropole. 3 Tage lang ziehen die Ritter des 4. Kreuzzuges plündernd, raubend und mordend durch Byzanz. Von Karin Schneider-Färber. Selbst in der größten und altehrwürdigsten Kirche der Christenheit, der Hagia Sophia, spielen sich beispiellose Szenen ab. Der Hauptaltar aus Gold und Edelstein zerschlagen, der wertvolle Altarbaldachin heruntergerissen, die silbernen Altarschranken, die goldenen Rauchfässer, die silbernen Kronleuchter, die Säulen aus Jaspis und Porphyr abmontiert. Selten sah die Welt solch eine Barbarei. Wie die Vorboten der Hölle stürmen die Kreuzritter durch Häuser und Paläste, Kirchen und Klöster, öffnen Heiligengräber und Reliquienschreine, stehlen Messkelche, Ikonen und Skulpturen. Danach ist das goldene Byzanz nur noch ein Trümmerhaufen. O meine Stadt, meine liebe Stadt, Augapfel aller Städte, Großartig war dein Anblick, großartig deine Größe. Jetzt bist du zu Boden gestürzt, zerrissen ist dein prächtiges Gewand, zerbrochen deine prachtvolle Herrscherkrone, erloschen ist dein helles Auge, geschwärzt vom Feuer, gleichst du einem rußigen Ofenweib. Stimmt der byzantinische Staatsmann Niketas Choniates sein herzzerreißendes Klagelied an. Eine Flut von Kunstwerken und Reliquien gelangt durch die Hände der Eroberer in den Westen. Das Haupt des Johannes des Täufers, Teile des Kreuzes Christi, Haare der Jungfrau Maria, Fragmente der Dornkrone. Venedig stellt stolz die ergatterte Bronzekadriga aus dem Hippodrom über dem Portal des Markusdomes aus. Es war eine Tragödie sondergleichen, die sich in den letzten Tagen des vierten Kreuzzuges 1202 bis 1204 am Bosporus abspielte. Dabei hatte die Eroberung von Byzanz gar nicht in der Absicht der Kreuzfahrer gelegen, die ursprünglich Jerusalem befreien wollten. Doch der Kreuzzug, zu dem Papst Innozenz III. 1198 aufgerufen hatte, war von Anfang an ein fehlgeleitetes, weil völlig unterfinanziertes Unternehmen. Die Kreuzfahrer, unter Führung der Grafen Theobald von Champagne, Ludwig van Blois und Balduin von Flandern, hatten durch die Bestellung einer überdimensionierten Flotte bei der Seemacht Venedig einen Schuldenberg angehäuft, den sie aus eigener Kraft nicht mehr abbauen konnten. Der greise Doge Enrico Dandolo pochte unerbittlich auf die Schuldentilgung. So rückten mehr und mehr Ersatzziele in den Vordergrund des Kreuzzuges. Tödliche Hofintrigen und der blutige Zorn der Kreuzfahrer. Dabei spielte die Schwäche der byzantinischen Kaisermacht unter der Dynastie der Angelos den Kreuzfahrern in die Hände. Zu verlockend klang das Angebot des geflüchteten byzantinischen Prinzen Alexios, das nach der Eroberung von Zara an der dalmatischen Küste eintraf. Alexios versprach das Blaue vom Himmel. Großzügigste finanzielle und personelle Unterstützung für den Kreuzzug sowie die Unterstellung der orthodoxen Kirche unter Rom als Gegenleistung für einen Machtwechsel in Byzanz, der ihn und seinen Vater, den gestürzten und geblendeten Kaiser Isaak II. Angelos, auf den Thron bringen würde. Da Venedig unbedingt seine Handelsprivilegien im östlichen Mittelmeerraum sichern wollte, plädierte Dandolo dafür, das Angebot anzunehmen. Trotz großer Bedenken unter den Kreuzfahrern nahm die Flotte im April 1203 Kurs auf den Bosporus. Kaiser Alexios III., der seinen Bruder Isaak vom Thron verdrängt hatte, reagierte halbherzig auf die aufziehende Gefahr. Die byzantinische Flotte befand sich in einem verheerenden Zustand. Schon nach den ersten Angriffen fiel der Turm von Galata mit der Sperrkette zum Goldenen Horn und gab den Angreifern den Weg in den Binnenhafen frei. Alexios III. Zögerte aber auch mit einer offenen Landschlacht und floh in der Nacht des 17. Juli 1203 überstürzt aus der Stadt. Dies ermöglichte Isaak II. Und seinem Sohn, jetzt Mitkaiser Alexios IV., die Rückkehr auf den Thron. Doch die Stimmung unter der byzantinischen Bevölkerung war feindselig. Die Stunde der Intriganten hatte geschlagen. Der machthungrige Adelige Nikolaos Kanabos ließ im Januar 1204 das Kaiserduo ermorden. Einige Tage später wurde der Usurpator seinerseits gestürzt, verhaftet und ermordet. Der neue Machthaber Alexios Doukas verweigerte jede Zahlung an Venedig und die Ritter. Nun hieß der Gegner endgültig Byzanz. Die Kreuzritter einigten sich vertraglich auf die Zerschlagung des byzantinischen Reiches, bevor sie zum Sturm auf die Stadt bliesen. Mit ein wenig Glück, der Wind trieb am 12. April das Meer in die Straße des Goldenen Horns, gelang es den Angreifern von ihren Galeeren aus, einige Türme am Goldenen Horn zu erklimmen und in die Stadt einzudringen. Alexios Doukas floh aus der Stadt. Byzanz war gefallen. Danach verteilten die Sieger die Beute. Ein neuer lateinischer, katholischer Kaiser wurde gekürt und in der Hagia Sophia gekrönt. Balduin von Flandern. Er herrschte nur über ein Viertel des ursprünglichen Reiches, vor allem in Thrakien und dem nordwestlichen Kleinasien. Die übrigen vier Viertel teilen sich Venedig und die großen Fürsten. In Nikäa rief Theodor Laskaris Schwiegersohn Alexios III. Ein neues Kaiserreich aus. Von diesem Gegenreich wurden 1261 die Lateiner aus Byzanz vertrieben. 1261 bis 1452. Eine falsche Hoffnung. Unter General Michael Palaiologos wird Konstantinopel zurückerobert. Er lässt sich selbst zum Kaiser krönen, doch schon bald rücken die Osmanen in Richtung Byzanz vor. Ein Pirat verspricht Hilfe. Ist er vertrauenswürdig? Von Friedrich Seeler. Der Kaiser von Byzanz sitzt auf einem goldenen Thron. Im Hintergrund zeigt sich die Pracht Konstantinopels, die Kuppel der Hagia Sophia, eine Bullenstatue aus Bronze, Treppen aus Marmor. Der Kaiser sieht alt aus, er muss sich auf seinem Zepter abstützen. Um ihn herum stehen seine Leibgarde, Berater, Eunuchen. Zu seiner Rechten sitzt Prinz Michael. Sie alle blicken auf den Mann, der gerade am Thron vorbeireitet, den Söldnerführer Roger de Flor. Er sitzt auf einem braunen Hengst, zieht den Helm zum Gruß. Um ihn herum marschieren seine Krieger aus Katalonien. Sie tragen Vollbärte, in den Händen halten sie Speere und Schilde. So stellt es der spanische Maler José Moreno Carbonero auf einem Gemälde dar. Das Bild trägt den Titel »Der Einzug Roger de Flors in Konstantinopel« und zeigt ein für Byzanz entscheidendes Ereignis aus dem Jahr 1303. De Flor und seine Krieger rücken in die Stadt, um Kaiser Andronikos II. Im Kampf gegen die Osmanen zu unterstützen. Die patriotische Botschaft des Bildes: Die katholischen Spanier retten die schwachen orthodoxen Glaubensbrüder vor den Muslimen. Doch die wahre Geschichte von Roger de Flor ist weniger heldenhaft. Der Söldnerführer und seine Männer werden den Kaiser demütigen und das byzantinische Reich ins Chaos stürzen. Durch eine List vereitelt Byzanz einen Angriff Siziliens. Schon als die Kreuzfahrer und Venezianer 1204 Konstantinopel erobern, scheint es, als wäre das Reich verloren. Doch dem byzantinischen General Michael Palaiologos gelingt 1261 ein kleines Wunder. Als die Garnison für ein Manöver ausrückt, schleichen sich seine Männer durch eine Geheimtür in die Stadt. Kaiser Balduin II. Flüchtet aus der Stadt und reist über Athen nach Sizilien. Dann lässt sich Michael in der Hagia Sophia selbst zum Kaiser krönen. Mit Michael dem VIII. Beginnt die Dynastie der Palaiologen. Sie wird die letzte sein, die über Byzanz herrscht. Der Franzose Karl von Anjou, der auf Sizilien herrscht, plant eine Invasion, um Konstantinopel für die Katholiken zurückzuerobern. Doch Michael besticht lokale Herrscher auf der Insel, die eine Rebellion organisieren. In Palermo verprügeln die Stadtbewohner französische Beamte und Soldaten. Tausende Franzosen werden in der sizilianischen Vesper gelyncht. Karl von Anjou muss fliehen. Michael weiß, dass er langfristig die Unterstützung des katholischen Westens braucht, um sein Reich zu sichern. Er schlägt dem Papst eine Union vor, bei der er die Oberherrschaft des Papstes anerkennt. 1274 verkündet der Papst das Ende des Schismas. Doch viele orthodoxe Byzantiner weigern sich, dem Papst zu huldigen. Kaiser Michael sperrt hunderte Mönche, Bischöfe und andere Anti-Unionisten ein. Selbst seine eigenen Cousins und Neffen lässt er auspeitschen. Michaels Herrschaft stützt sich auf Gewalt, aber sie sorgt dafür, dass Byzanz fortbesteht. Als Michael 1282 stirbt, wird sein 23-jähriger Sohn Andronikos Kaiser. Schon nach wenigen Wochen widerruft dieser die Union mit Rom. Die Menschen jubeln auf der Straße. Den alten orthodoxen Patriarchen trägt man auf einer Bahre zur Hagia Sophia. Andronikos II. Will sich Rückhalt im Volk und bei den alten Eliten sichern. Doch das Reich ist fortan vom Westen isoliert. Andronikos spart auch bei den Militärausgaben seines Vaters. Er entlässt Soldaten und legt Kriegsschiffe trocken. Ein schlechter Zeitpunkt, denn in Kleinasien rücken die Osmanen vor. 1302 stehen sie nur noch 100 Kilometer von Konstantinopel entfernt. Da bietet Roger de Flor seine Hilfe an. Er kommt aus Italien, doch sein Vater war Deutscher im Dienst der Staufer. Roger tritt als junger Mann dem Templerorden bei, kommandiert ein Schiff, aber fliegt aus dem Orden, weil er Kriegsbeute unterschlägt. Auf Sizilien sammelt er 7000 Männer um sich. Die meisten von ihnen sind Almogavas, Bergkrieger aus Katalonien, die mit Schwert und Speer kämpfen. De Flor und seine katalanische Kompanie überfallen im Mittelmeer Schiffe oder bieten sich als Söldner an. Der vermeintliche Retter Roger de Flor wird zur Bedrohung. 1303 segeln sie nach Konstantinopel und reiten in die Stadt ein. Der spanische Maler Carbonero hielt die Szene fast 600 Jahre später fest. Doch anders als er es auf seinem Gemälde darstellt, kämpfen sie nicht aus christlicher Nächstenliebe. Roger de Flor verlangt doppelten Sold. Er will die Nichte des Kaisers heiraten und ein eigenes Fürstentum in Kleinasien gründen. Andronikos hat keine Wahl und stimmt zu. Im Frühjahr reiten de Flor und seine Söldner nach Osten. Die Katalanen erobern die Stadt Philadelphia, das heutige Alassehir, von türkischen Seldschuken zurück. In mehreren Schlachten drängen sie die Muslime bis in den Osten Kleinasiens zurück. Aber de Flor hört nur selten auf die Befehle aus Konstantinopel. Seine Kompanie zieht durchs Land, plündert osmanische, aber auch byzantinische Städte. Der Kaiser beschwichtigt de Flor mit Titeln, er nennt ihn zum Cäsar. Aber er ahnt wohl, dass der vermeintliche Retter längst das Reich bedroht. Prinz Michael lädt de Flor in sein Winterlager in Adrianopel ein, um zu schlichten. Sie speisen zusammen, verhandeln. Als de Flor den Palast verlässt, lauern ihm Söldner auf, die für Byzanz kämpfen. Sie stechen ihn und seine Eskorte nieder. De Flor verblutet in der Gasse. Die Soldaten der katalanischen Kompanie fallen in Thrakien ein, um sich zu rächen. Sie plündern, töten und versklaven die byzantinischen Bewohner. Fast 3 Jahre lang besetzen sie die Region vor den Toren Konstantinopels, gewinnen jede Schlacht gegen die Armee der Byzantiner. Das einst so stolze Reich kann nicht mal mehr Piraten und Söldner aus seinem Kernland vertreiben. Erst als die Katalanen Thrakien fast vollständig geplündert haben, ziehen sie weiter nach Athen. Ein byzantinischer Historiker schreibt, dass sie eine mongolische Wüste hinterlassen. Kaiser Andronikos ist gedemütigt. Sein Enkelsohn beansprucht den Thron und startet einen Bürgerkrieg. Währenddessen rücken die Osmanen im Osten vor und erobern die verlorenen Gebiete zurück. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie vor den Mauern von Konstantinopel stehen. Frühjahr 1453. Die letzten Tage Konstantinopels. 1000 Jahre lang hat die Hauptstadt dank ihrer mächtigen Befestigung jedem Angriff standgehalten. Doch dann gelingt den Osmanen der Durchbruch. Von Karin Feuerstein-Prasser. Die goldenen Zeiten waren längst vorbei. Als Konstantin XI. 1449 zum Kaiser gekrönt wurde, führte das byzantinische Reich mit seinem verstreuten Landbesitz nur noch ein Schattendasein. Die Osmanen, die weite Teile Kleinasiens und des Balkans beherrschten, hatten Konstantinopel bereits vollständig umklammert. Es war daher nur eine Frage der Zeit, wann sie die christliche Enklave unterwerfen würden. Die Stadt bildete nicht nur einen Fremdkörper im islamischen Herrschaftsbereich, sie verhinderte auch die Durchfahrt türkischer Schiffe. 50 Jahre zuvor war es nur dank eines glücklichen Zufalls gelungen, Konstantinopel vor der osmanischen Eroberung zu bewahren. Jetzt aber zeigte sich der junge Sultan Mehmed II., der 1451 den Thron bestiegen hatte, fest entschlossen, das Werk seiner Vorgänger zu vollenden. Akribisch bereitete er den Angriff vor. In Rekordgeschwindigkeit von wenigen Monaten ließ er 1452 auf einem Höhenzug am europäischen Ufer des Bosporus die Festung Rumeli-Hisari errichten und mit schwerer Artillerie bestücken. Eine gefürchtete Elitetruppe und ein kluger Plan bringen die Wende. In Konstantinopel beobachtete man diese Vorgänge mit größter Sorge, wusste man doch genau, dass es sich um eine Kriegserklärung handelte. In dieser Not wandte sich der Kaiser hilfesuchend an das christliche Ausland, von dem er sich militärische Unterstützung erhoffte. bis zu deren Eintreffen glaubte er, durchhalten zu können. Währenddessen positionierte Mehmet II. Die Flotte im Marmara-Meer und zog seine Armee zusammen. Das osmanische Heer, dessen Stärke auf etwa 100.000 Mann geschätzt wird, war vermutlich das schlagkräftigste seiner Zeit. Neben den Söldnertruppen bestand der größte Teil der Streitmacht aus kampferprobten, hochmotivierten und bestens ausgerüsteten Berufssoldaten. Hinzu kam die Elitetruppe der rund 12.000 Janitscharen. Hierbei handelte es sich um Männer ursprünglich christlicher Herkunft, die meist schon als Kinder rekrutiert und in islamischem Glauben erzogen worden waren. Ihre enorme Schlagkraft beruhte auf Chorgeist und einem extrem harten Drill, dem sie während ihrer Militärausbildung unterworfen waren. Rein äußerlich unterschieden sie sich von den übrigen Soldaten durch extravagante Kleidung, wie glitzernde Panzerhemden und gefiederte Helme. Anfang April 1453 begann Mehmet II. Konstantinopel zu belagern und unter Feuer zu nehmen. Doch Konstantin XI., der nur über ein Aufgebot von rund 7.000 Mann verfügte, übte sich in Optimismus. Schließlich galten die Stadtmauern als beste Verteidigungsanlage der Welt. Und nicht nur das. Um zu verhindern, dass osmanische Schiffe zum nördlichen Stadtende vordrangen, das als Schwachstelle galt, war die Mündung des Goldenen Horns, wie schon bei früheren Bedrohungen, mit einer großen schmiedeeisernen Kette versperrt. Doch die schwere Artillerie der Osmanen wurde schon bald zur ernsten Gefahr. Nach wenigen Tagen hatten die Kanonenkugeln bereits Breschen in die äußere Mauer geschlagen, die nachts von den Verteidigern, zumindest notdürftig, ausgebessert wurden. Trotzdem sah es zunächst so aus, als könne Konstantinopel gehalten werden, auch wenn keine Hilfe aus dem christlichen Westen kam. Aus einer Seeschlacht im Marmara-Meer ging Byzanz als Siegerin hervor. Doch dann geschah das Ungeheuerliche. Nachdem die schwere Kette an der Mündung des Goldenen Horns mehrere Durchbruchsversuche der Osmanen vereitelt hatte, entwickelte Mehmet II. Einen raffinierten Plan. Um das Hindernis zu umgehen, befahl er am 22. April, einen Weg nördlich von Konstantinopel zu ebnen und darauf einen Damm aus eingefetteten Holzbohlen zu errichten. Auf schlittenähnlichen Gestellen, gezogen von Ochsengespann, ließ der Sultan mehr als 70 Schiffe auf dem Landweg transportieren und auf der anderen Seite wieder zu Wasser lassen. Damit war der Weg frei, die Hafenmauern Konstantinopels anzugreifen und so eine zweite Front zu errichten. Unterlassene Hilfeleistung und ein schmerzlicher Todesstoß. Die wochenlange Beschießung der Stadt blieb nicht ohne Folgen, zumal jetzt auch die Versorgung ausblieb, da die Osmanen den Hafen blockierten. Inzwischen waren die etwa 50.000 Einwohner Konstantinopels völlig erschöpft, zermürbt, von Hunger geplagt. Am 29. Mai 1453, nach siebenwöchiger Belagerung, waren die Osmanen am Ziel. Auch wenn die Einzelheiten nicht ganz geklärt sind, so scheint doch festzustehen, dass es den Janitscharen gelang, die Mauern zu überwinden und die Stadt zu stürmen. Wenig später brach die Verteidigung zusammen. Kaiser Konstantin, der selbst bis zur Erschöpfung gekämpft hatte, wurde wohl in der Schlacht getötet, auch wenn man seinen Leichnam niemals gefunden hat. Das neue Rom ging in einem Meer von Blut unter. Die Nachricht vom Fall Konstantinopels erschütterte die abendländische Christenheit, die damit die Quittung für ihre unterlassene Hilfeleistung bekam. Die Türkengefahr wurde künftig zum europäischen Albtraum. Ob das Ereignis jedoch so bedeutend war, dass es, wie die Erfindung des Buchdrucks, Entdeckung Amerikas und Reformation, einen Übergang der Epoche vom Mittelalter zur Neuzeit markiert, sei dahingestellt. Das Byzantinische Reich befand sich schon seit geraumer Zeit im Zustand der Agonie. Die Osmanen haben Konstantinopel lediglich den Todesstoß versetzt. Ewiges Erbe. Ein großes Vermächtnis. Auf der griechischen Halbinsel Athos lebt das alte Byzanz vor allem in religiösen Riten fort. Tatsächlich sind oströmische Kulturgüter auch im Westen viel gegenwärtiger, als es zunächst scheint. Von Agnes Verzekers. Uranupoli heißt Himmelsstadt. Ein großer Name für das kleine Dorf auf Athos, dem östlichsten Finger der Chalkidiki-Halbinsel in Griechenland. Doch für orthodoxe Christen ist es tatsächlich eine Himmelspforte. Nur wenige Kilometer gen Osten zieht sich unvermutet eine Landesgrenze über die Insel. Dahinter liegt die Mönchsrepublik gleichen Namens, Athos. Der Hafen von Uranopoli mit seinem byzantinischen Wehrturm ist die Schleuse zum einzigen Staat der Welt, der von Mönchen regiert wird. Pilger müssen sich allerdings erstmal eine Art Visum besorgen. Ein Bart ist zwar nicht mehr Voraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis, aber immer noch gilt: Frauen sind unerwünscht. Nicht einmal weibliche Haustiere sind erlaubt. Eine Ausnahme machen die rund 2300 einheimischen Mönche nur für mäusejagende Katzen und für ihre Honigbienen. Dabei ist der heilige Berg, der über der Mönchsrepublik thront und auch Athos heißt, der Jungfrau Maria geweiht. Die ersten Berichte über Athos sind mit Eremiten verbunden. Der isolierte Ministaat ist ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit. Gegründet im Jahr 972, hat Athos an der Blüte von Byzanz teilgehabt und dessen Zerfall überdauert. Die Anfänge der Mönchsrepublik stützen sich hauptsächlich auf Berichte von und über Eremiten. Der erste hieß Petros. Kurz vor seinem Tod wurde er von einem Jäger entdeckt, der seine Lebensgeschichte niederschrieb und seinem Beispiel folgte. Nach und nach ließen sich Mönche aus dem gesamten byzantinischen Reich auf Athos nieder. Griechen, Georgier, Bulgaren und Serben, Rumänen und Walachen, Bewohner der Rus im Osten und sogar nicht-orthodoxe Christen aus Italien zog es zum Heiligen Berg. Dabei war der Athos nicht nur spiritueller Rückzugsort, man pflegte auch enge Beziehungen zu den weltlichen Herrschern. Noch heute liegen 20 Klöster in den Felshängen auf Athos. Immer noch hängen 20 Klöster in den bewaldeten Felshängen. Jedes bewahrt mindestens eine wertvolle Reliquie. Ein Span aus Jesu Kreuz, Handschriften des Neuen Testaments, die Hand von Johannes dem Täufer. In einer Kapelle versteckt sich ein Altar aus purem Gold, ein Geschenk des letzten russischen Zaren. Athos ist jedoch nicht nur das strenge Herz der Orthodoxie. Am Haupthafen flattert neben der griechischen Flagge der Adler mit dem Doppelkopf, das Wappen eines vor über 550 Jahren untergegangenen Reiches. Es gilt der julianische Kalender. Vor allem in den religiösen Riten lebt das alte Byzanz jedoch fort, auch in der Ikonenmalerei. Seit dem Bilderstreit im 8. und 9. Jahrhundert, bei dem sich Ikonoklasten, Bildzerstörer und Ikonodulen, Bildverehrer, in die Haare gerieten, wird nach Regeln gemalt, die immer wieder niedergeschrieben wurden. Die berühmteste Anleitung stammt vom Berg Athos. Typisch sind die flächigen, frontal gezeichneten Figuren. In der analphabetischen Gesellschaft vermittelten die Ikonen zwischen heiliger und profaner Welt. Für die Klöster waren sie zudem eine wichtige Einnahmequelle. Auf dem Athos sind immer noch ganze Bruderschaften darauf spezialisiert. Das Malen einer Ikone kann Monate dauern. Athos ist also nicht nur für Pilger ein Sehnsuchtsort, sondern auch für Historiker und Archäologen. Wäre dann nicht die Sturköpfigkeit der Mönche. Weltliche Forscher sind ihnen ein Dorn im Auge. Ironischerweise wurden vor Jahren knapp vor dem Grenzzaun, also auf weltlichem Boden, die Ruinen von Monizygos entdeckt. Im 11. Jahrhundert soll es eines der wichtigsten Klöster auf Athos gewesen sein. Den Grund und Boden haben die Mönche 1922 mit der Massenflucht der Griechen aus Kleinasien an Flüchtlinge abgegeben. Im Gegenzug wurden ihnen Steuervorteile versprochen. Das Vermächtnis von Byzanz beschränkt sich jedoch nicht auf den Mönchsberg. Es ist viel gegenwärtiger, als man meinen möchte. Nicht nur bei den orthodoxen Völkern und keinesfalls nur in der Religion. Dass die slawischen Reiche auf dem Balkan und am Schwarzen Meer profane byzantinische Bräuche übernommen haben, wundert nicht. Trotz mehrerer Eroberungsversuche Konstantinopels pflegte das Reich der Kiewer Rus schon im 9. Jahrhundert intensive Beziehungen zu Byzanz. Das spiegelt sich in der russischen Architektur und Kunst wider, aber auch politisch. Nach dem Untergang von Byzanz betrachtete sich Moskau als Nachfolger und wurde seit Iwan dem Großen als Drittes Rom bezeichnet. Sein Zarentitel stand für die orthodoxe Kaisermacht. Das traditionell gute Verhältnis Russlands, Griechenlands und Serbiens geht ebenfalls auf die byzantinische Zeit zurück. Durch das Veto Griechenlands in der EU sind während des Balkankrieges einige Sanktionen gegen das ehemals serbisch geführte Jugoslawien gescheitert. Auch das heutige Westeuropa ist vom Oströmischen Reich geprägt. Schon vor dessen Zerfall emigrierten viele griechische Gelehrte nach Italien. Nach dem Fall Konstantinopels 1453 beflügelten Flüchtlinge mit ihrem Wissen die aufkommende Renaissance. Schließlich war es den byzantinischen Architekten Isidor von Milet und Anthemios von Tralleis zu verdanken, dass die Hagia Sophia fast 1000 Jahre lang die größte Kirche der Christenheit geblieben war. Kunst und Architektur, Gesetzeswerke, die 12 Tonarten. Alles geerbt. Nicht zu vergessen, dass viele Gesetzesbücher auf byzantinische Rechtsnormen zurückgehen. Als nach dem Zerfall des Reichs der Codex Justinianus wiederentdeckt wurde, verbreitete er sich von der Universität in Bologna bis nach Deutschland und Österreich. Auch die Lehre von den 12 Tonarten soll der Westen von Byzanz übernommen haben. Am offensichtlichsten jedoch hat das alte Byzanz in Europa seine Spuren in Kunst und Architektur hinterlassen. Ravenna und vor allem Venedig gehörten ohnehin jahrhundertelang zu Ostrom. Der Markusdom war zunächst im frühbyzantinischen Stil als Heiligenschrein erbaut worden. Der heutige Dom aus dem 11. Jahrhundert erinnert an die Kirchenbauten Justinians I. in Konstantinopel. Bei der Plünderung Konstantinopels 1204 schleppten die Kreuzritter dazu jede Menge Trophäen nach Venedig. Und von den byzantinischen Wandmosaiken in Venedig und Ravenna hat sich noch mehr als 1000 Jahre später der Maler Gustav Klimt in seiner goldenen Periode inspirieren lassen. Wieder aufleben ließen schließlich die Romantiker den Trend zu byzantinischen Elementen wie Kämpferkapitell oder Tonnengewölbe. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Basilika Sacré-Cœur auf dem Pariser Montmartre. Auch der Bayernkönig Ludwig II. Hat in seinem Baurausch zahlreiche Institutionen mit neobyzantinischen Stilmitteln verzieren lassen. Vom Hauptgebäude der Universität in München bis zum Thronsaal im Schloss Neuschwanstein. Aber nicht nur im Westen wurde die byzantinische Baukunst verehrt. Auch arabische Völker bauten schon früh Moscheen nach dem Vorbild byzantinischer Kirchen. Zum Beispiel den Felsendom im heute so umkämpften Jerusalem. Ein Erbe von Byzanz hat jedoch nicht überlebt. Zwar war nicht alles eitel Sonnenschein im Vielvölkerreich, doch der Gedanke des Heiligen Krieges war Byzanz fremd. Die erste Moschee wurde tatsächlich bereits 717 in Konstantinopel errichtet, damit die arabischen Kriegsgefangenen eine Gebetsstätte hatten. Schließlich lebte man in multikulturellen Gemeinden, profitierte vom Austausch zwischen Orient und Okzident und war sich dessen bewusst. Serie: Dynastien des Geldes. Hier geht die Post ab. Über 500 Jahre prägt die Familie Thurn und Taxis den Nachrichtenverkehr. Sie erfindet das Postwesen, baut in Europa neue Infrastrukturen auf und bringt es so zu Prominenz und Reichtum. Bis heute. Von Janina Lingenberg. Es sind gute Nachrichten, die das Posthorn ankündigt. Der Westfälische Friede ist gemacht. Endlich! Das verbreiten die kaiserlichen Postreiter 1648 in ganz Europa. Der verheerende 30-jährige Krieg findet ein Ende. Die Familie der Taxis kann in eine sichere Zukunft blicken, so wie der Postreiter es kündet. Denn nur ihre Angestellten besitzen das Privileg, ins Posthorn zu blasen. 3 Jahre zuvor, 1645, erhielt Alexandrine von Taxis Post von ihrem Frankfurter Postmeister Johann Baptist von Höswinkel. Darin ist der Wunsch formuliert: Gott gebe uns endlich Frieden. Denn das Geschäft der Generalpostmeisterin läuft nicht gut. Zu viele Überfälle, zu viele Verluste von Postämtern wie Frankfurt am Main oder Nürnberg. Ihre Treue zum Haus Habsburg steht auf einer harten Probe und reißt die Dynastie fast mit in den Ruin. Aber dann richtet die Managerin, die für ihren minderjährigen Sohn zwischen 1628 und 1646 das Großunternehmen Post leitet, doppelte Reitposten zwischen Münster und Osnabrück ein, den beiden Städten, in denen die Friedensverhandlungen laufen. Die Gesandten dürstet es nach schnellen Nachrichten. Trari trara, die Post ist da. Der Frieden kann kommen. Und der weitere Aufstieg des Hauses Taxis mit ihrer Reichspost. Um in den Fürstenstand aufzusteigen, brauchen sie eine Verbindung zum Adel. Alexandrine stellt Nachforschungen an und beauftragt Genealogen. Deren Aufgabe? Beweisen, dass die Familie Vorfahren aus einem italienischen Adelsgeschlecht hat, damit sie vom Grafendasein in den Fürstenstand erhoben werden kann. Zum Patriziergeschlecht della Torre in Mailand und der Lombardei konstruieren die Gelehrten eine Verbindung, die der Kaiser akzeptiert. Und so entsteht aus Torre, was im Deutschen Turm heißt, schließlich Turn. Der erweitert den Tasso, den Dachs, zum Clannamen Turn und Taxis. Die doch eher bürgerliche Herkunft als Tassos, Tassi, Tassis, Tarsis oder Targes aus der Nähe von Bergamo ist damit posthum nobilitiert. Bereits im 13. Jahrhundert arbeiten die De Tassis als Kuriere. Zunächst zwischen Mailand und Venedig, ab 1474 als Postmeister auch für den Papst. Herbeigerufen von Eurer Majestät ließ er alle alten Dienstverhältnisse und hohe Protektoren fahren, um in eure Dienste zu treten, schreibt Janetto de Tassis, eingedeutscht Johann Dax, über seinen neuen ständigen Auftraggeber von 1490, den Habsburger Maximilian, der römisch-deutscher König ist und später Kaiser wird. Als dieser von seinem Onkel Tirol übernimmt und das Reich formt, benötigt er einen zuverlässigen, funktionierenden Nachrichtenaustausch zwischen Brüssel, Antwerpen, Innsbruck und Italien. Um 1800 ist er Einsatzgebiet vergleichbar mit der Fläche von Großbritannien. 1490 betritt auch der berühmte Stammvater der Familie und Erfinder der Post die Bühne. Franz von Taxis tritt mit seinem Bruder Janetto und Neffen Johann Baptist in den Dienst Maximilians. Er installiert regelmäßige Routen über ein Netz von Stationen für den fließenden Nachrichtenverkehr. Zunächst nur für den Hof, aber bald auch für private Leute. Dafür haftet er selbst mit Leib und Leben. Personengesellschaften oder Familienfirmen wie die Medici oder Rothschilds sind zu dieser Zeit weit verbreitet. Maximilians Sohn Philipp der Schöne schließt mit den Taxis einen Pakt und erklärt Franz in dem spanisch-niederländischen Postvertrag von 1505 zum Hauptpostmeister, der Routen installiert. Die Postreiter dürfen zwischen Brüssel und Innsbruck im Sommer nur 5 und im Winter 6 Tage brauchen. Das ist doppelt so schnell wie bei der vorherigen Transportweise durch Fußboten. Das funktioniert, da in den Relaisstationen, wie schon bei den Römern, frische Pferde oder Reiter bereitstehen. Das Wort Post stammt vom italienischen Posita Statio, dem Begriff für eine Station an der Botschafter Halt machen, um dann die Nachricht für die nächste Etappe zu übergeben. Auch Franco, Porto oder Kurier erweitern unseren Wortschatz. Ab 1550 gibt das Portata die Abhängigkeit von Gewicht und Strecke an. Ab den 1580er Jahren erhalten Briefe den Vermerk Franco. Aber nicht nur Briefe, sondern auch Päckchen und Nachrichten in Form von Zeitungen lagern im Felleisen, dem damaligen Postsack. Seit etwa 1660 transportiert die Post auch Menschen in Kutschen. Bis zur Eisenbahnrevolution. Von einem Kurier zum Erbgeneralpostmeister. So der Karriereweg der Turn und Taxis. Der Vertrag von 1505 sichert das Postmonopol. Im 16. Jahrhundert folgt außerdem die erbliche Adelswürde, das Postamt auf Lebenszeit, die Generalpostmeisterschaft und das Reichslehen. Über das folgende Jahrhundert heißt es auf der Internetseite des Hauses: Das 17. Jahrhundert stand zudem im Zeichen des gesellschaftlichen Aufstiegs der Turn und Taxis. 1608 erfolgte die Erhebung in den Reichsfreiherrenstand, 1624 in den erblichen Reichsgrafenstand und schließlich im Jahr 1695 unter Kaiser Leopold I. in den Reichsfürstenstand. Eine Rekordgröße erreicht das Einsatzgebiet 1790 mit 222.524 Quadratkilometern und rund 11,3 Millionen Einwohnern. Die Familiengeschichte verwebt sich eng mit der Deutschlands und Europas. Natürlich ist da auch Konkurrenz. Vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg fordern die Länder eigene Posten und beschweren sich über das Monopol. Gerade der Kurfürst von Brandenburg wehrt sich. Das Haus Thurn und Taxis werde auf ewig mit dem Katholizismus und den Habsburgern paktieren und antipreußisch handeln. Vortrefflich nutzbar sind doch die schwarzen Kabinette. An wichtigen Postämtern eingerichtete Stellen, die im Auftrag der Regierung heimlich Briefe einsehen. So will Maria Theresia wissen, wie es Friedrich II. Im Siebenjährigen Krieg schafft, seine Truppen zu finanzieren. 1867 müssen die Thurn und Taxis ihr Postmonopol an Preußen abtreten. Ab 1743 besitzt mit Alexander Ferdinand ein Thurn und Taxis die Würde des Prinzipalkommissars, des Vertreters des Kaisers im Ständigen Reichstag in Regensburg. Bislang herrschte eine hohe Fluktuation im Amt, denn der Vertreter des Kaisers stattet als Veranstalter auch die Zeremonielle aus. Schnell können hier Würdenträger verarmen. Doch die Thurn und Taxis besitzen eine gute Einnahmequelle und lassen das Amt ab 1748 bis zu seiner Auflösung 1806 nicht mehr los. Sie unterhalten in Regensburg sogar einen eigenen Hofstaat und es wird über königliche Allüren berichtet. Fürsten ohne Land haben es schwer. Vor allem, wenn sie im Reichstag auch etwas zu sagen haben wollen. Also erweitern die Thurn und Taxis ihren Grundbesitz, wollen in Schwaben ein eigenes Land aufbauen. Doch dann kommt die Katastrophe. Napoleon. Aufgrund dessen Politik, die 1806 zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation führt, verliert die Familie ihre hoheitlichen Rechte auf ihren Gebieten. Auch das sogenannte Reichspostlehen erlischt. Viele deutsche Mittelstaaten übernehmen die Post in eigener Regie, wie Württemberg 1805, Bayern 1808, Baden 1811. Trotz der Zersplitterung besteht die Thurn- und Taxispost noch bis 1866 weiter. Danach übernehmen die Preußen. Dafür fließt eine ordentliche Entschädigung, was die Familie wiederum in Grundbesitz investiert. Kluge Heiraten, wie mit den Wittelsbachern oder Habsburgern, befördern weiter das Prestige. Kein Wunder, dass der Clan zu einer der reichsten Familien mit dem größten Besitz in Europa zählt. Die Preußen schenken den Thurn und Taxis zudem den Titel des Erbgeneralpostmeisters, den das aktuelle Familienoberhaupt Albert von Thurn und Taxis sogar noch trägt. Der Rest ist Boulevard aus einer Glamourwelt. Vor allem Gloria von Thurn und Taxis strahlt als Punkprinzessin heraus. Ihre Aussage, dass Schwarze gerne schnackseln würden, begleitet sie seit 20 Jahren. Sie fällt immer wieder mit stark konservativen Statements auf, aber sie sagt auch von sich selbst im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen auf die Frage, was sie sein möchte, ein Elefant im Porzellanladen. Geschichte im Alltag. Party auf Rollen. Es ist wohl die Mischung aus Sport und Musik, die den Reiz von Rollschuhdiskos ausmacht. In den 1970er Jahren zunächst ein Trend unter US-Stars, nimmt der rasante Spaß bald auch in Europa an Fahrt auf. Von Stefan Kröner. Das Roxy ist ein Weihnachtsgeschenk an New York, antwortet die Frau freudestrahlend dem Reporter der New York Times. Sie ist eine der ersten Gäste, die sich im Dezember 1979 in das neu eröffnete Roxy drängt. Der Reporter hat kaum Zeit, sie nach ihrem Namen zu fragen. Da läuft sie schon in grün-weißen Rollschuhen auf die knapp 2000 Quadratmeter umfassende Tanzfläche. Die luxuriöse Großraumdisco im New Yorker Stadtteil Chelsea hat den Nerv der Zeit getroffen. Hier verschmilzt die Disco-Ära mit der des Rollschuhbooms. Und das mit einem besonderen Glamour. 50.000 Einladungen waren zur Eröffnungsfeier verschickt worden und die Stars kamen. Denn das Roxy war das Studio 54 auf Rollschuhen, sagt Richard Newhouse, der letzte noch lebende Gründer der Rollerdisco. Doch es unterschied sich vom berühmten, skandalträchtigen New Yorker Nachtclub. Eher war es dessen sportlicher Konkurrent. Denn das Roxy war eine Rollschuhbahn, auf der sich die High Society der 1980er Jahre tummelte. Mick Jagger, Dustin Hoffman, Diana Ross, Andy Warhol, Francis Ford Coppola, die Village People und viele weitere rollten hier drauf los. Die Stars gaben sich im Roxy die Klinke in die Hand, weil es eben der Ort war, an dem man zu der Zeit sein musste. So New House. Damit hatten die Skater des Roxy eine ähnliche Motivation wie über 100 Jahre vor ihnen die Besucher der ersten öffentlichen Rollschuhbahn, die Orte des Sehens und Gesehenwerdens waren, wie Marie-Christine Wedel in ihrer Dissertation über die Geschichte der Rollschuhe erklärt. Sie zitiert den Bürgerkriegsgeneral William T. Sherman, der im August 1866 zu einer der ersten Rollschuhbahneröffnungen eingeladen worden war. Seinem Eindruck nach war das Ereignis ein großer Erfolg mit der erlesensten und modischsten Gesellschaft. Der General richtete seinen Dank dabei direkt an James Leonard Plimpton, den Erfinder der modernen Rollschuhe. Der Besitzer einer Maschinenbaufirma in Massachusetts war der Erste, der die Rollen sprichwörtlich in die Bahnen führte. Auch wenn es schon seit dem 18. Jahrhundert Versuche gegeben hatte, sich auf Fußrollen zu bewegen, war es Plimpton, der das Rollschuhfahren zum Massenphänomen machte. Seine jeweils vier paarweise angeordneten Holzrollen ermöglichten erstmals durch die aufgelagerten Gummiblöcke eine gewisse Lenkbarkeit der Schuhe. Doch nicht nur diese Neuerung, sondern vor allem die werbetechnische Vermarktung führte zum Erfolg. Erst die Inline-Skates verdrängen die Rollschuhe langsam vom Markt. Ähnlich wie 1979 die Gründer des Roxy, verschickte Plimpton Einladungen an bekannte Persönlichkeiten der Gesellschaft. Die erste Rollschuhbahn der USA wurde so 1866 der große Speisesaal des beliebten Hotelresort Atlantic House in Newport auf Rhode Island. Plimpton hatte es im Rahmen einer Werbeaktion extra angemietet. Aber wie kam Plimpton überhaupt zu seiner Erfindung? Um das Jahr 1861 wurde mir aufgrund meiner schlechten Gesundheit geraten, Schlittschuhlaufen zu üben, erklärte der Erfinder einmal. Um auch im Sommer weiterfahren zu können, entwickelte er auf seiner Übungsstrecke im New Yorker Central Park die Rocking Skates, die er 1863 zum Patent anmeldete. Bis 1910 sprossen in den USA 150 Bahnen aus dem Boden. 1948 waren es bereits über 1500 und während des Booms in den 1970er und 1980er Jahren sogar mehr als 2500. Schon 1938 bezeichnete das Life-Magazin Rollschuhlaufen als America's Number One Indoor Sport. Rollschuhfahren war zum Volkssport geworden. Vor allem in Chicago und New York, später aber auch in Kalifornien, wo sich Venice Beach zum Mekka der Rollerskater entwickelte. In Deutschland entstanden ebenfalls überdachte Rollschuhbahnen, jedoch in sehr viel geringerem Ausmaß. Heute ist eine der wenigen deutschen Rollschuh-Discos das Skate Center Taylern in Hanau. Doch es gibt in vielen Diskotheken regelmäßige Rollschuhpartys, wie etwa im berühmten SO36 in Berlin. Der Rock'n'Roll und noch mehr die Disco-Musik berauschten die Skater. Erst 1983 leitete vor allem die Erfindung der Inline-Skates den Niedergang des Rollschuhs ein. Da die neuen Skates aufgrund ihrer geringeren Wendigkeit weniger zum Tanzen geeignet sind, gingen auch bald die Lichter im Roxy aus. Die Rollschuhbahn war ein Paradies für Skater und Partygänger, sagte eine Skaterin 2016 der New Yorker Daily News. Doch für die Rollschuhdisco sei das Ende des Roxy der letzte Sargnagel. Porträt: Jean-Paul Belmondo. Er boxte sich durch. Zunächst für zu hässlich befunden, steigt Jean-Paul Belmondo zu Frankreichs Filmikone auf. G-Geschichte-Autorin Marika Schertl kannte den Actionstar persönlich, der im September mit 88 Jahren starb. Von Marika Schertl. Mein allererstes Interview als Jungjournalistin bei einem großen Magazin führte mich 1990 zu Jean-Paul Belmondo nach Paris. Obwohl er damals schon graumeliert und im reifen Alter war, war ich ihm sofort platonisch verfallen. Er war beileibe kein Schönling, aber von einem herzerwärmenden Charisma. Wir trafen uns wieder, im Theater, wenn er zu seinen Premieren auf der Bühne des Marigny in Paris einlud, oder zufällig in seinem Lieblingsfischrestaurant Tetou während seiner und meiner Sommerferien am Golf Juan an der Côte d'Azur. Einmal durfte ich ihn als gelernte Dolmetscherin bei einer Pressekonferenz zu seinem Film »Der Löwe« in München begleiten und für ihn aus dem Französischen übersetzen. Ich war mächtig nervös, aber wie immer war er bescheiden, unkompliziert und ein Gentleman. Der stets tief sonnengebräunte Mann mit dem berühmten Knautschgesicht und der von diversen Schlägereien ledierten Nase. Immer war er freundlich, zugewandt. Um sich herum scharte er jedes Mal, wenn ich ihn traf, eine Clique von Kumpels aus alten Film- und Boxertagen. Der Bodyguard, der zugleich bester Kumpan war, der Maskenbildner aus langjährigen Theaterzeiten, der Schauspielkollege seit den 1960er Jahren. Jean-Paul Belmondo war eben nicht nur ein Homme à femme, sondern auch ein treuer Männerfreund. Für die Franzosen war er Bebel, so sein Kosename, der einzigartige schauspielerische Nationalheld mit Weltruhm, der mit seiner lässig unverschämten Art das Publikum verzückte. Er spielte Actionhelden, Gangster, Draufgänger, war ebenso Charakterdarsteller auf der Bühne wie ein Filmkomödiant. Der am 6. September verstorbene Schauspieler schrieb in den 1960er Jahren schon lange Kinogeschichte, bevor er zum Mythos wurde. Begonnen hat Bebels Geschichte im April 1933, als er im Pariser Nobelvorort Neuilly-sur-Seine geboren wurde. Der Vater war ein renommierter Bildhauer, die Mutter Tänzerin. Nach turbulenten Kriegsjahren zwischen Paris und der Provinz geriet der junge Jean-Paul zum aufmüpfigen Problemkind, Faulpelz und Klassenclown der Schule, musste sogar auf Geheiß des Vaters zum Intelligenztest antreten. Ergebnis: Der Junge ist debil. Weil der Vater aber erkannte, dass sein Sohn nur den Blödmann vorspielte, blieb er nachsichtig und verstand, aus Jean-Paul würde mal ein guter Schauspieler werden. Belmondo Junior durfte sich schon als 13-Jähriger auf der Theaterbühne erproben. Gleichzeitig war das Boxen seine Leidenschaft, zertrümmerte ihm mehrfach die Charakternase und blieb lebenslang seine Passion. Als junger Mann zieht Jean-Paul in den Algerienkrieg, kehrt kurz danach zurück ans Pariser Theater und beginnt in den 1950er Jahren seine zunächst mühsame Karriere beim Film. Er sei als zu hässlich für einige Rollen befunden und abgelehnt worden, erzählt er später trocken. Und dann kommt Jean-Luc Godard. Der Kultregisseur besetzt Belmondo an der Seite der zarten Jean Sebeur mit ihrem burschikosen Kurzhaarschnitt im Film Außer Atem. Am Tag der Premiere, am 16. März 1960, prangt Belmondos Konterfei auf jedem Titelblatt. Der coole Kinodraufgänger anstelle des gut aussehenden Helden ist erfunden. Seine Leinwandkarriere läuft fortan ungebrochen. Belmondo spielt allein bis 1964 in 28 Filmen, neben Größen wie Sophia Loren, Jeanne Moreau, Claudia Cardinale. Danach dreht er für Spitzenregisseure wie Philippe de Broca und François Truffaut, unter anderem mit der schönen Catherine Deneuve, Klassiker wie Borsalino oder Abenteuer in Rio. In den 1970er Jahren ist Belmondo ganz oben angekommen. Neben seinem Freund und ewigen Gegenspieler Alain Delon, der Star im französischen Kino. Zum Ruhm gesellt sich auch die Verfolgung durch die Boulevardjournalisten und Paparazzi. »Sie werden mir lästig«, bekennt er in seiner Autobiografie. »Diese Typen hätten ihn jahrelang gefragt, wie schaffen sie es, ihrer Frau treu zu bleiben bei den vielen umwerfend schönen Frauen, die sie ständig in den Armen halten. Man habe ihn«, damals mit der Tänzerin Elodie verheiratet, zu Unrecht verdächtigt, Liebhaber von Claudia Cardinale, Françoise d'Orléac oder Jeanne Moreau gewesen zu sein, klagt er. Sogar Lover von einem Mann, wie Jean Rochefort. Und dann passiert es. Belmondo verliebt sich in seine Schweizer Filmpartnerin Ursula Andres, lässt sich von Elodie scheiden. Alle stimmten die Leier über die lockeren Sitten und das Lotterleben von Schauspielern an, beklagt sich der Darling der Franzosen. Er fühlt sich verfolgt von der Presse, auch während seiner vielen anderen schlagzeilenträchtigen Amouren. Und er wird Kritikern gegenüber empfindlich. Schicksalsschläge und Affären prägen seine späten Jahre. Das Publikum bleibt Belmondo indes treu. Auch nach den 1990er Jahren, als er kaum noch im Kino auftritt, sondern eher in seinem eigenen Theater in Paris, dem Théâtre des Variétés. Privat erlebt er Schicksalsschläge. Seine Tochter Patricia stirbt bei einem Wohnungsbrand. 2001 erleidet er einen Schlaganfall, von dem er sich nie mehr so richtig erholt. Ein paar Jahre später lässt er sich von seiner Frau Nathalie Tardivelle, ebenfalls eine Tänzerin, scheiden und gerät in einen Skandal um seine neue junge Freundin Barbara Gandolfi, gegen deren Ex-Mann wegen Geldwäsche und Zuhälterei ermittelt wird. Die Franzosen verzeihen ihm auch diese Affäre. Belmondo zeigt sich, obwohl durch den Schlaganfall geschwächt, weiterhin lächelnd und ewig braun gebrannt an den Stränden der Côte d'Azur. Scheinbar alterslos und unsterblich. Wirklich? Sein ewiger Rivale, der 3 Jahre jüngere Freund Alain Delon, sagte mir mal ein wenig boshaft scherzend bei einem Doppelinterview der beiden zu einem gemeinsamen Dreh: Ich nenne ihn Opa, ich lasse ihn zuerst durch die Tür. Durch diese Tür ist Jean-Paul Belmondo jetzt zuerst gegangen. Historische Pleiten. Auf Sand gebaut. Als Seefestung sollte Fort Boyard die Küste Frankreichs verteidigen. Doch kaum fertiggestellt, war es schon aus der Zeit gefallen. Von Katharina Behmer. Es wird scherzhaft Fort Inutile genannt. Ein Wortwitz. Der Name lässt sich mit völlig unnütz oder das nutzlose Fort übersetzen. Als militärische Befestigung sollte Fort Boyard, wie es korrekterweise heißt, vor der französischen Atlantikküste eine Schwachstelle zwischen den Militärbatterien auf den Inseln Île d'Aix und Île d'Oléron schließen und so das Marinearsenal von Rochefort vor Angriffen schützen. Ein Plan, der zwar bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht, dessen sich aber niemand annehmen wollte. Wie soll man eine Befestigungsanlage dort errichten, wo sich nichts befestigen lässt? Auf einer Sandbank im Atlantik. Kameras statt Kanonen. Trotz der schwierigen Gezeiten nahm sich Napoleon Bonaparte 1801 dieses Vorhabens an. Im Sommer, bei Ebbe. 8 Jahre lang versuchte man, vergeblich, einen Grundstein zu legen. Dem Projekt erging es langsam wie dem Fundament. Es versandete. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts König Louis-Philippe I. erneut einen Baubefehl erteilte und doch noch ein stabiler Unterbau konstruiert wurde. Als das ovale Fort 1857 endlich fertig gebaut war, hatte sich die Reichweite von Kanonen so sehr verbessert, dass ihm keine militärische Bedeutung mehr zukam. Das Fort war nutzlos. Zumindest für seine eigentliche Bestimmung. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde es als Kriegsgefangenenlager genutzt und in den 1990er Jahren als Schauplatz einer gleichnamigen Abenteuer-Fernsehspielshow. Kult mit Kameras statt Kanonen. Sie hörten Aufstieg und Fall eines Imperiums. Byzanz. Roms goldene Tochter. Gelesen von Carsten Wolf für Saga Egmont.